Der Italiener wurde im März 2013 zusammen mit 2 Dutzend mutmaßlichen Mitgliedern der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta festgenommen. Die Ermittler hatten der Mission den Namen Operation Metropolis gegeben. Die Staatsanwaltschaft sprach von der wichtigsten Ermittlung zu Geldwäsche in Italien in den vergangenen 10 Jahren. 5 Jahre lang waren die Fahnder den Geldströmen von Mafia-Clans und Terrorhelfern gefolgt und nun schlugen sie zu, um Vermögen im Wert von 450 Millionen Euro zu beschlagnahmen. Vermögen, das die Mafiosi mit Drogen und Waffenhandel erwirtschaftet und nun laut Angaben von Ermittlern in Immobilien, vor allem Ferienanlagen, investiert hatten. 2 Männer standen besonders im Fokus der Ermittler. Der bereits erwähnte Antonio V. und ein mutmaßlicher irischer Terrorist, der in den 70ern einen Bombenanschlag auf ein Hotel in Belfast verübt hatte, 15 Jahre hinter Gittern verbrachte und heute auf der Flucht sein soll. Laut dem Chefermittler der Operation war er inzwischen der Mann für die IRA, der die Erlöse aus den terroristischen Aktivitäten recycelt und die finanziellen Ressourcen der Bewegung reinvestiert. Er betrieb eine Firma, gemeinsam mit dem mutmaßlichen Mafioso Antonio V. Und damit wären wir wieder bei der Credit Suisse. Denn V. konnte laut den Swiss Secrets Daten vor seiner Verhaftung gleich 3 Konten in der Schweiz eröffnen. 2 davon existierten noch Jahre nach seiner Verhaftung bei der Operation Metropolis. Sie waren den Ermittlern laut unseren Recherchen offenbar nicht bekannt. Ein an der Operation beteiligter Ermittler sagte, es habe eine Spur zur Credit Suisse gegeben, aber aufgrund der mangelnden Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden konnten sie es nie wirklich beweisen. V. wurde 2016 von allen Vorwürfen freigesprochen. Eine Verurteilung zu 4 Jahren Haft wegen Steuervergehen wurde in zweiter Instanz aufgehoben, weil die Vergehen bereits verjährt waren. Für die italienische Finanzpolizei zeigte der Fall eine neue Form des Mafia-Unternehmertums und eine neue Art von Mafia, bei der nicht geschossen oder getötet wird, sondern bei der die Zugehörigkeit nur von einem Nährboden ausgeht: Geld. Mit freundlicher Unterstützung von Banken wie der Credit Suisse. Ein anderer Kunde, der uns aufhorchen lässt, ist der schwedische Staatsbürger Bo Stefan S., der laut unseren Daten im April 2008 ein Konto eröffnet hat. 12 Monate später nahm die philippinische Polizei S. und einen weiteren Schweden fest. Die Ermittler stürmten auf Mindanao, der zweitgrößten Insel der Philippinen, ein Geschäftsgebäude und stießen auf 17 nackte Frauen, die vor Computern mit Webcams saßen und deren Job es war, sich für eine Gebühr für Kunden in Übersee auszuziehen. S. und sein Kompagnon wurden kurz darauf wegen Menschenhandels angeklagt. Der englischsprachige Inquirer Mindanao berichtete darüber am 27. April 2009. Im Mai 2010 berichtete die schwedische Tageszeitung Aftonbladet über den Fall. Später griffen ihn auch etliche andere Zeitungen auf. Es sind Artikel, auf die eigentlich die Compliance-Abteilung jeder Bank hätte stoßen können, oder besser gesagt müssen. Denn es gehört zum Einmaleins der Kenne-deinen-Kunden-Politik, die Namen der Kunden regelmäßig mit einschlägigen Sanktionslisten abzugleichen, ihre Namen zu googeln und in Datenbanken wie WorldCheck oder Factiva zu suchen, die Informationen über so ziemlich jede Person auf dieser Welt zusammentragen. Wir haben das im 12. Kapitel schon einmal erwähnt. Da ging es darum, dass die Credit Suisse Eduard Seidel als Kunden weiter akzeptierte, obwohl er in solchen Datenbanken als Schmiergeldverteiler für Siemens geführt wurde und wird. Ob diese Prüfung hier in diesem Fall bei Bo Stefan S. unterblieben ist, will die Credit Suisse uns nicht sagen. In unseren Daten aber sehen wir, dass S. zunächst sein Konto behalten durfte. Tatsächlich könnte es theoretisch sein, dass es auf Anordnung der Behörden eingefroren wurde und die Bank es deshalb nicht schließen durfte. Selbst als Bo Stefan S. in Untersuchungshaft saß, ging noch Geld auf dem Konto ein. Woher es stammt, sehen wir nicht. Im Mai 2011 wurde S. schließlich zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Missachtung philippinischer Frauen und die Verstöße gegen unsere Gesetze verdienen die schärfste Verurteilung durch dieses Gericht, hieß es im Urteil. Diesmal berichteten auch die Nachrichtenagenturen Reuters und Agence France-Presse. Ihre Berichte wurden international aufgegriffen, selbst von der Times of Malta. Laut der Swiss Secrets-Daten blieb es weiterhin Kunde. Erst Ende 2013 und damit mehr als 4 Jahre nach seiner Festnahme wurde sein Schweizer Konto geschlossen. Die Hintergründe sind unklar. Der inhaftierte S. war bis Redaktionsschluss dieses Buches für eine Anfrage nicht zu erreichen. Von einer Bank erwarte ich, dass sie ihre Kunden regelmäßig bei Google eingibt. Da muss geschaut werden, was über sie zu finden ist, sagt Monika Roth. Und wenn die Bank einen Verdacht hat, muss sie diesen der Meldestelle für Geldwäscherei sofort melden, sonst macht sie sich strafbar. Die Rechtsanwältin ist die Autorin der bereits mehrfach zitierten Spielregeln des Private Banking in der Schweiz. Sie unterrichtet als Professorin an der Uni Luzern und gilt in der Schweiz gemeinhin als Compliance-Päpstin. Wir beschließen, sie anzurufen, um ihre Einschätzung zu diesen Fällen zu hören. Die Sache ist nur die, wir können ihr natürlich nicht verraten, dass wir einen Leak von tausenden Konten in den Händen haben und dass diese Konten bei der Credit Suisse geführt worden waren. Also sprechen wir mit ihr nur sehr abstrakt über unsere Fälle. Um unsere Quelle zu schützen und das Projekt nicht zu gefährden, lassen wir auch offen, ob es sich um echte oder fiktive Fälle handelt. Wir fragen sie, ob zum Beispiel Geheimdienstchefs Konten bei Schweizer Banken eröffnen könnten. Ich würde keinen Geheimdienstchef aus Russland nehmen. Ich würde auch keinen nehmen aus südamerikanischen Staaten. Aber ich würde vielleicht einen Geheimdienstchef aus Deutschland nehmen, der ein Ferienhaus hier in der Schweiz hat. Und aus dem Nahen Osten? Keinesfalls. Ein eindeutiges Votum. Und weiter, wie sähe es mit einem Geheimdienstler aus, gegen den Foltervorwürfe erhoben wurden? Würde sie diesen oder seine Kinder als Bankkunden akzeptieren? Nein. Nochmal eindeutig. Nächster Fall. Einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher, so wie Khaled Nezar? Nein. Okay, ein Beispiel noch. Einen nach Korruptionsvorwürfen des Amtes enthobenen Premier eines nahöstlichen Landes, so wie Sami Rifai aus dem Libanon? Nein. Und eine Frage vielleicht zu dem Siemens-Manager, der in den Schmiergeldskandal des deutschen Großkonzerns verwickelt war und noch Jahre später etliche Millionen auf dem Konto hatte. Das Konto würde ich auflösen, einfach aus Reputationsgründen. In den meisten Ländern dieser Welt gibt es mittlerweile eine Vorschrift, dass Banken verdächtige Kunden oder Transaktionen den Behörden melden müssen. In Deutschland müssen sich Banker an die beim Zoll angesiedelte Financial Intelligence Unit, FIU, wenden, in der Schweiz an die Meldestelle für Geldwäscherei, MROS, die dem Bundesamt für Polizei untersteht. Der Haken: Banken machen sich bei ihren Kunden nicht unbedingt beliebt, wenn sie genau hinschauen und viele Meldungen abgeben. So haben Schweizer Banken 2020 lediglich 4.773 Verdachtsfälle gemeldet. Zum Vergleich, in Deutschland wurden aus dem Finanzsektor im gleichen Zeitraum 140.325 Meldungen abgegeben. Und deutsche Banken sind, trotz aller Skandale, die es auch in der Bundesrepublik gab, bei Geldwäschern und Kleptokraten bei weitem nicht so beliebt wie schweizerische Geldhäuser. Viele der Kunden, die wir bislang in den Credit Suisse-Daten gefunden haben, fallen in die Kategorie politisch exponierte Persönlichkeiten, PEP. Sie gelten als besonders heikel. Monika Roth thematisiert sie regelmäßig in ihren Büchern. Es ist nicht verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen, sagt sie, bezogen auf die aktuelle Rechtslage, aber die Geschäftsleitung muss in diese Entscheidung einbezogen werden. Außerdem mache es einen Unterschied, ob es sich um Angela Merkel handle oder einen Autokraten aus Nahost. Bei Frau Merkel würde ich das Korruptionsrisiko als sehr gering, wenn überhaupt vorhanden, erachten. Im Gegensatz dazu gäbe es Länder und Regionen, in denen viel Korruption und wenig Meinungsfreiheit existiere. Da müsse man häufiger und genauer hinschauen als bei Angela Merkel und im Zweifel auch einfach einen Kunden ablehnen. Allein schon, weil der Aufwand der Überwachung der Kunden viel zu groß ist. Angela Merkel taucht in unseren Daten nicht auf. Gleiches gilt für Olaf Scholz und auch kein anderer früherer deutscher Bundeskanzler oder Präsident. Dafür sind wir auf viele Staats- und Regierungschefs aus der Kategorie Länder mit viel Korruption, wenig Meinungsfreiheit gestoßen. Eine Personengruppe, die Banken nur mit äußerst spitzen Fingern anfassen sollten und deren Konten in ihren Heimatländern allein schon von hohem öffentlichem Interesse sind. So haben wir neben dem jordanischen König Abdullah II. Bin al-Hussein, dem amtierenden armenischen Präsidenten Armin Sarkissian, dem früheren jordanischen Premier Sami Rifai und dem algerischen Ex-Präsidenten Abdulaziz Bouteflika auch einen irakischen Ex-Vizepräsidenten gefunden, sowie einen madagassischen Ex-Premier, den georgischen Ex-Premier und einen pakistanischen Ex-Premier. Und einen früheren syrischen Vizepräsidenten sowie den jemenitischen Ex-Vizepräsidenten. Neben dem Korruptionsindex von Transparency International und den einschlägigen Rankings zur Meinungsfreiheit eines Landes ist für Monika Roth ein weiteres wichtiges Kriterium, ob der Politiker aus einem armen, politisch oder wirtschaftlich instabilen Staat kommt, von der Weltbank Low Income Country Under Stress, LICUS genannt. Auch aus diesen Ländern finden wir etliche hochrangige Politiker. Aus Côte d'Ivoire, das auch zu den LICUS-Ländern gezählt wird, haben wir Hamed Bakayoko gefunden, der erst Verteidigungsminister und dann Premierminister des Landes war. Bakayoko starb im März 2021. Auch Nigeria steht auf der Liste, und doch hat etwa der Spitzenpolitiker Philip Asiodu, ehemaliger Ölminister des Landes, dort 1998 ein Konto eröffnen können und es behalten dürfen, obwohl er im Jahr darauf Chefwirtschaftsberater des Präsidenten wurde. Auch er ließ unsere Fragen unbeantwortet. Zu politisch exponierten Personen gehören ohnehin längst nicht nur Politiker und Beamten selbst, sondern auch ihre Ehepartner, Ex-Partner, Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel, Kinder und Enkelkinder oder auch Freunde. Bestes Beispiel, direkt aus unseren Daten, Mama Ngina Kenyatta. Sie ist nicht nur die Ehefrau des früheren kenianischen Präsidenten Jomo Kenyatta, sondern auch die Mutter von Uhuru Kenyatta, dem derzeitigen Präsidenten des Landes, der seit 2013 amtiert. Sie hatte 4 Konten, mit etlichen Millionen darauf, die zwischen 1982 und 2011 aktiv waren. Auch in den Pandora Papers war sie uns als Begünstigte einer 30 Millionen Dollar schweren Stiftung in Panama begegnet. Dass die Familie über ein großes Vermögen verfügt, ist bekannt. Bekannt sind aber auch die Vorwürfe, dass Jomo Kenyatta seine Macht als Präsident nutzte, um sich persönlich zu bereichern. Wie bei allen PEPs ist hier zu fragen, woher das Geld stammt. Ob es etwas mit der Tätigkeit des Familienmitglieds zu tun hat oder vollkommen unabhängig verdient wurde. Wenn Letzteres von den Kunden behauptet wird, sollte sich die Bank das gut belegen lassen. Aus dieser Kategorie der nahen Verwandten sehen wir in den Daten zahlreiche Credit Suisse-Kunden. Dazu gehören die bereits erwähnten Söhne Mubaraks, die Söhne und die Ehefrau von Teodoro Obiang, des Diktators von Äquatorialguinea, und die Tochter eines ehemaligen georgischen Staatschefs. Ein Kunde, den die Credit Suisse im Gegensatz zu all den Autokraten, mutmaßlichen Mafiosi, Foltergenerälen und Geheimdienstchefs und ihren Freunden und Verwandten dagegen offenbar lieber heute als morgen loswerden wollte, ist der chinesische Dissident und Künstler Ai Weiwei. Im September 2021, als wir gerade mitten in den Recherchen stecken, veröffentlicht er auf einem Blog einen Beitrag mit dem Titel »Die Credit Suisse lässt die Meinungsfreiheit links liegen«. Darin beschreibt Ai Weiwei, wie die Credit Suisse das Konto der von ihm gegründeten FART Foundation, einer Stiftung für freie Meinungsäußerung und Kunst, geschlossen hat. Sie tat dies, wie sie schrieb, in Übereinstimmung mit einer neuen Politik, alle Konten von Personen zu schließen, die einen Strafregister-Eintrag haben. Die Bank habe ihm telefonisch mitgeteilt, dass das Konto so schnell wie möglich geschlossen werde. Ai Weiwei schreibt weiter, »Die Schweiz hat auf der Weltbühne lange Zeit Privilegien genossen, die sich aus ihrem Ruf der Neutralität ergaben. In der Praxis jedoch haben die Banken die Neutralität als Etikett benutzt, um sich auf die Seite der Mächtigen zu stellen und unanständige Vorteile zu erlangen. Es sei kein Geheimnis, dass hochrangige chinesische Politiker geheime Konten bei der Credit Suisse haben. Tatsächlich haben wir bereits 2014 in einer gemeinsamen Recherche mit dem International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, herausgefunden, dass der Sohn des damaligen chinesischen Premiers Wen Jiabao mithilfe der Credit Suisse eine Briefkastenfirma mit Sitz auf den britischen Jungferninseln gegründet hat. Was am Fall Ai Weiwei auffällt: Hier handelt Credit Suisse so, wie man es von einer gewissenhaften Bank erwarten würde, die auf tatsächliche Straftäter stößt, was sie allerdings bei zahlreichen Kunden, die wir gefunden haben, eben nicht getan hat. Sie löst sein Konto auf, ohne Diskussionen. Nur handelt es sich bei Ai Weiwei um einen Künstler und Dissidenten, der sich regelmäßig mit einem der mächtigsten autoritären Staaten der Welt anlegt, nicht um einen Autokraten, der Geld in die sichere Schweiz schafft. Und zu allem Überfluss gibt es große Zweifel an der Argumentation, mit der die Bank dem Künstler zunächst mitteilte, das Konto seiner Stiftung zu schließen. Denn in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht bis heute nichts von dieser Regelung. Vielmehr steht darin, dass die Bank die Bankbeziehung jederzeit per sofort oder auf einen späteren Termin kündigen kann. Von Strafregistereinträgen ist dort gar nicht die Rede. Ein Eigentor, das die Bank Tage später selbst einräumte. Die neue Verteidigung lautete: Ai Weiwei habe notwendige Unterlagen nicht geliefert. Von einem Strafregistereintrag war plötzlich keine Rede mehr. 15. Pressefreiheit in Gefahr. Mittlerweile recherchieren wir seit vielen Monaten zu den Geheimnissen der Credit Suisse. Inzwischen sind wir weit mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten. Gemeinsam wollen wir einen Missstand globalen Ausmaßes enthüllen. Einen Missstand, der offenkundig von überragendem öffentlichem Interesse ist. Deswegen hat niemand von uns Bedenken, mit den geleakten Daten zu arbeiten, auch wenn diese von unserer Quelle möglicherweise illegal erlangt worden sind und sie zum Teil zu veröffentlichen. Nun ist es so, es geht um eine Schweizer Bank. Es geht um das Schweizer Bankgeheimnis. Da scheint es logisch, eine Zeitung aus der Schweiz einzubinden. Selbst bei den Panama Papers haben wir Kolleginnen und Kollegen der panamaischen Tageszeitung La Prensa an Bord geholt, obwohl wir anfangs nicht sicher waren, ob wir ihnen trauen konnten. Wir kannten sie nicht persönlich, und Panama ist kein sehr großes Land. In der Hauptstadt Panama-Stadt kennen sich die Menschen in Politik, Finanzbranche und Medien untereinander gut. Ihre Kinder spielen gemeinsam in Softballteams, sie besuchen dieselben Theater, essen in denselben Restaurants. Aber wir sind das Risiko eingegangen, weil wir das Gefühl hatten, dass ein lokaler Partner der Recherche gut tun würde. Es war klar, wenn nur internationale Teams, die Panama bestenfalls als Touristen oder Besucher kennen, über das Land schreiben würden, wäre die Gefahr hoch, Details zu übersehen, Hintergründe zu ignorieren und Vorgänge falsch einzuordnen. Mit einem panamaischen Partner hätten wir jemanden, der uns davor bewahren konnte. Und tatsächlich war das Team um die stellvertretende La Prensa-Chefredakteurin Rita Vasquez eine enorme Hilfe für uns alle, das große ICIJ-Team der 400 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt. Und nicht unwichtig, der panamaische Partner sorgte dafür, dass die Recherche nicht wie ein kolonialistischer Überfall wirkte. Auch für unsere Credit Suisse-Recherche wären lokale Journalisten und Journalistinnen außerordentlich wichtig. Unser logischer Partner in der Schweiz wäre dabei der Tamedia Verlag, der sich seit kurzem TX Group nennt. Zu Tamedia gehören unter anderem die Zeitungen Tagesanzeiger, Sonntagszeitung, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Le Matin Dimanche und Tribune de Genève. Die Süddeutsche Zeitung und Tamedia haben einen ständigen Austausch von Texten vereinbart. Unsere Recherchen erscheinen in ihren Blättern und ihre bei uns. Einige Auslandskorrespondenten arbeiten für beide Häuser. In unsere Kolleginnen und Kollegen bei Tamedia hätten wir absolutes Vertrauen. Wir kennen ihre Fähigkeiten und ihre Aufrichtigkeit. Insbesondere wenn es um das Rechercheteam um Oliver Zielmann geht, der wie zwei von uns auch bei ICIJ Mitglied ist. Mit Oliver arbeiten wir nicht nur seit Jahren zusammen, wir sind auch befreundet. Zum ersten Mal haben wir 2013 mit den Schweizer Kollegen recherchiert, als wir bei unserem ersten ICIJ-Projekt Offshore Leaks einen Blick in die geheime Welt der Steueroasen geworfen haben. Als Schweizer verstanden sie vielleicht besonders gut, wie schnell in einem Land, in dem die Finanzindustrie enorm wichtig ist, weil sie fast 10% der Wirtschaftsleistung erbringt und rund 6% der Arbeitnehmer einen Job sichert, die Reihen geschlossen werden und Kritik deswegen oft ungehört abperlt. Seither haben wir in etlichen Projekten kooperiert, von den Luxemburg-Leaks bis zu den Pandora Papers, und Dutzende Artikel haben wir sogar gemeinsam recherchiert und geschrieben. Bei den Panama Papers haben wir über Monate gemeinsam versucht, die Ursprünge des so mysteriösen wie monströsen Reichtums eines Mannes namens Sergei Roildogin zu verstehen, der einer von Wladimir Putins besten Freunden war, wenn nicht sogar sein bester. Allerdings war Roildogin kein Geschäftsmann, was die in Briefkastenfirmen versteckten Hunderte von Millionen Euro möglicherweise hätten erklären können, sondern ein Cellist. Roildogin hatte im Mai 2014 im Namen einer seiner Offshore-Firmen ein Konto bei der Schweizer Gazprom-Bank in Zürich eröffnet. Dafür musste er, der Taufpate von Wladimir Putins Tochter, einen Anti-Geldwäsche-Fragebogen ausfüllen, wie seit vielen Jahren jeder Neukunde einer Schweizer Bank, und darin erklärte er, keinerlei Beziehung zu einer politisch exponierten Persönlichkeit, PEP, zu haben. Die Gazprom-Bank ließ die Antwort offenbar durchgehen. Jedenfalls übermittelte ein Züricher Anwalt von Roildogin den Bogen so nach Panama, obwohl Putin so etwas ist wie der Godfather aller PEPs. Nach unseren Enthüllungen im April 2016 leitete die Schweizer Finanzmarktaufsicht eine Untersuchung ein, die schließlich 2018 zu dem Schluss kam, dass die Gazprom-Bank schwer gegen die Sorgfaltspflichten des Geldwäschereigesetzes verstoßen hatte. Natürlich haben wir Oliver Zielmann und sein Team auch diesmal wieder eingeladen, in unser Projekt einzusteigen. Aber Tamedia entschied nach einer Bedenkzeit, dass sie dieses Mal nicht dabei sein können. Aus rechtlichen Gründen. Hintergrund dieser Entscheidung ist das Schweizer Bankengesetz. Und je länger wir uns damit befassen, umso erstaunter sind wir, wie wenig Aufmerksamkeit der Artikel 47 dieses Gesetzes bis jetzt bekommen hat. Nicht nur international, sondern auch in der Schweiz. Denn hier werden journalistische Recherchen in einem Maße eingeschränkt, wie wir es in westlichen Ländern bisher nur selten gesehen haben und wie wir es ganz sicher nicht mitten in Europa erwartet hätten. Verkürzt wiedergegeben, bedeutet jener Artikel 47 für Journalistinnen und Journalisten, dass ihnen für Recherchen Gefängnis droht, selbst wenn diese in höchstem öffentlichem Interesse geschehen. Zwar gibt es drastische Einschränkungen der Pressefreiheit auch in anderen Ländern, in den USA beispielsweise beim Thema Geheimdienste und Militär, wo Journalisten Beugehaft droht, wenn sie ihre Quellen nicht preisgeben. In Israel müssen Berichte zu diesen Themen vor der Veröffentlichung sogar einer Zensurbehörde vorgelegt werden. In der Schweiz aber sollen Veröffentlichungen im Bereich der Finanzkriminalität, die auf Insiderinformationen beruhen, zu potenziellen Straftaten gemacht werden. Und das trotz der langen Skandalgeschichte einiger Banken. Ein Blick zurück. Als das Gesetz zum Bankgeheimnis 1934 verabschiedet wurde, standen auf Zuwiderhandlung bis zu 6 Monate Haft. Der Text bezog sich klar auf Bankangestellte. Erst 1970 wurde es verschärft. Der neue Artikel 47 besagte, dass Verstöße bis zu 3 Jahre Haft bedeuten könnten. Die Presse war davon jedoch noch nicht direkt beeinträchtigt. Das änderte sich erst allmählich, nach 2008, als der erwähnte damalige Credit Suisse-Mitarbeiter Sina L. und sein Helfer Wolfgang U. sensible und vor allem belastende Bankdaten über hunderte deutsche Kunden an deutsche Ermittler übergaben. Und später deutsche Behörden Kontounterlagen der Privatbank Julius Bär und der UBS kauften. In der Folge wurde gegen hunderte Kunden von Schweizer Banken ermittelt. Die Credit Suisse musste in Deutschland 150 Millionen Euro Bußgeld zahlen, die UBS in den USA gar 780 Millionen Dollar, und auch in diesem Fall waren die Fahnder an interne Daten der Bank gelangt. Schließlich kamen auch noch der Genfer Filiale der englischen HSBC Bank Kundendaten abhanden. Der in Kapitel 3 erwähnte Whistleblower Hervé Falciani übergab sie den französischen Behörden, später auch an französische Journalisten der Zeitung Le Monde. Wie verschlungen die Wege auch gewesen sein mögen, nicht viel später hatte auch das ICIJ die HSBC-Daten und damit auch hunderte Journalisten rund um die Welt, darunter auch wir von der Süddeutschen Zeitung. Anfang 2015 veröffentlichten wir unsere gemeinsamen Recherchen unter dem Hashtag SwissLeaks. Und auch wenn die HSBC keine originär Schweizer Bank war und erst recht nicht eine der beiden prägenden Großbanken, so war das Echo dieser Veröffentlichung doch sehr unangenehm für den Finanzplatz. Mal wieder war die Schweiz in aller Munde. Der ehemalige Chef der HSBC, Stephen Green, musste von seinem Posten im Beirat des britischen Bankenverbandes zurücktreten und die HSBC entging in Frankreich nur durch Zahlung von 300 Millionen Euro einer Anklage. Auch das Tamedia-Team um Oliver Zielmann war bei SwissLeaks mit dabei. Die Berichte über mögliche Geldwäsche bei der Genfer Bank führten zu einer Hausdurchsuchung bei der HSBC durch die Staatsanwaltschaft. Kurz darauf sollte sich die Gesetzeslage in der Schweiz ändern. Zu dieser Zeit, also 2015, war durch Zufall gerade die parlamentarische Initiative »Den Verkauf von Bankkundendaten hart bestrafen« auf den letzten Metern der Gesetzwerdung. Der Antrag war von der FDP eingebracht worden. Er sah vor, dass Artikel 47 des Bankgesetzes empfindlich verschärft werden sollte. Fortan sollte jede Person, die von einem Insider ein Bankgeheimnis, und dazu zählt schon, dass Person A bei Bank B ein Konto hat, anderen Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt, mit einer Geldstrafe oder bis zu 3 Jahre Haft bestraft werden. Wer sich auch noch einen Vermögensvorteil verschafft, hier war vor allem der Verkauf der sogenannten Steuer-CDs mitgedacht, dem drohen sogar bis zu 5 Jahre Haft. Und 5 Jahre Haft, das bedeutete, dass es sich nicht mehr nur um ein Vergehen handelte, sondern um ein Verbrechen. Die Verschärfung bedeutet in der Praxis, dass sich zukünftig nicht nur vor allem Bankmitarbeiter strafbar machen, die das Bankgeheimnis brechen, sondern nahezu jede Person. Also auch Journalisten. Und da Zeitungen in der Regel verkauft und nicht verschenkt werden, ist nicht auszuschließen, dass sogar das Höchststrafmaß angelegt wird. Nämlich dann, wenn die Einnahmen aus Abos und Kioskverkäufen als Vermögensvorteil gewertet werden. Das würde auch gelten, wenn jemand aufdecken könnte, dass Angela Merkel auf einem Schweizer Konto ungeheure Summen hortete, die Wladimir Putin ihr mit herzlichen Grüßen überwiesen hätte. Das ist natürlich frei erfunden, macht aber klar, worum es geht. Im Alltag punktieren etliche Schweizer Medien dieses Verbot hin und wieder, aber immer mit größter Vorsicht und in dem Wissen, auf einem schmalen Seil zu balancieren. Dass diese Regelung im Grunde journalistische Recherchen gefährdet, schien nur wenige zu stören. Das mag daran liegen, dass im Gesetzgebungsverfahren eher die andere Seite gehört wurde. Die Schweizerische Bankiervereinigung wurde um ihre Meinung gefragt, ebenso die Vereinigung Schweizerischer Privatbanken und auch der Verband Schweizerischer Vermögensverwalter. Ein Journalistenverband hingegen nicht. Auch Reporter ohne Grenzen nicht. Lediglich der Kaufmännische Verband, die größte schweizerische Berufsorganisation für Büro- und Verkaufsangestellte, schien das Problem überhaupt ausgemacht zu haben und meldete sich kritisch zu Wort. Das Bankkundengeheimnis sei bereits strafrechtlich geschützt. Es nun auch noch auf Dritte auszuweiten, die nicht bei Banken arbeiten, sei problematisch, und zwar namentlich auch deshalb, weil es hier in der Regel um Gelder mit einem illegalen Hintergrund geht. Der Kaufmännische Verband hat nicht nur diese Schwachstelle erkannt, sondern auch welche Folgen sie haben kann. In der Stellungnahme findet sich diese Warnung. Die vorgeschlagene Regelung könnte zur Folge haben, dass zum Beispiel Journalistinnen, Journalisten oder Whistleblower strafrechtlich verfolgt werden können, wenn sie auf illegale Gelder hinweisen. Dieser Hinweis ist aber nur am Rande in einem Parlamentsdokument erwähnt. Der Kaufmännische Verband sah also, was von den befragten Experten offenbar niemand aussprach, nämlich, dass einer der Grundpfeiler freiheitlich-demokratischer Rechtsstaaten in Gefahr war, die Pressefreiheit. Auch die sozialdemokratische Abgeordnete Adam Marrer warnte, Journalisten und Journalistinnen würden nicht mehr in der Lage sein, ihrer investigativen Arbeit nachzugehen. Ihr schmetterte der liberale Abgeordnete Andrea Caroni entgegen, es gehört nicht zur Aufgabe von Journalisten, geheime, intime, persönliche Daten, die gestohlen wurden, in den Medien auszubreiten. Wer sich mit der Gesetzgebung in der Schweiz beschäftigt, sollte eine der bizarrsten Eigentümlichkeiten des politischen Systems der Schweiz kennen, wie der Bankenkritiker Jean Ziegler es in seinem Buch »Wie herrlich Schweizer zu sein« nennt, nämlich, dass es keine Unvereinbarkeit von Abgeordnetenmandat und paralleler Tätigkeit für Banken gibt. Tatsächlich standen mehr als ein Dutzend jener Abgeordneten, die für die Verschärfung des Gesetzes stimmten, im Sold einer Bank. Der Präsident der Parlamentskommission, die den Gesetzesvorschlag erarbeitet und Experten dazu gehört hat, sitzt im Verwaltungsrat der Credit Suisse Asset Management. Am Ende gab es weder im Parlament noch in der Schweizer Öffentlichkeit eine größere Diskussion über die Folgen für die Presse. Das Gesetz wurde verabschiedet und trat am 1. Juli 2015, nur wenige Wochen nach den SwissLeaks-Enthüllungen, in Kraft. Damit steht derjenige, der Enthüllungen zu fragwürdigen Geschäften von Schweizer Banken wagt, mit einem Fuß im Gefängnis. Journalistinnen und Journalisten müssen sich darauf verlassen, dass zumindest die Schweizer Justiz den Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen ernst nimmt. Selbst in der bankenfreundlichen Schweiz irritiere es, dass das Gesetz derart absolut formuliert ist, heißt es unter Schweizer Medienrechtlern. Wir, beziehungsweise der Verlag Kiepenheuer und Witsch und wir, wollen uns auch für dieses Buch vor der Veröffentlichung Rat einholen, um das Risiko abschätzen zu können. Rat von Schweizer Juristen. Nur ist das schwerer, als es klingt. Der Erste, den wir fragen wollten, hat offenbar schon mal interne aus einem Verlagshaus an eine Bank durchgestochen. Wir nehmen Abstand. Der Nächste informiert auf seiner Kanzlei-Homepage, dass die Credit Suisse zu seinen Klienten gehört. Wir nehmen Abstand. So geht es weiter. Während wir nach juristischem Rat suchen, arbeiten wir uns tiefer ein und sprechen auch Experten an, wenn auch unter Vorwänden. Wir fragen einen der wohl renommiertesten Experten, Christoph Winzeler, Juraprofessor in Fribourg, ob es Situationen gibt, in der Recherchen und Veröffentlichungen möglich sind. Ausnahmen für Journalistinnen und Journalisten seien im Gesetz nicht vorgesehen, antwortet er uns per E-Mail. Tatsächlich finden wir in einem Begleittext zum Bankengesetz sogar einen dezidierten Wink in Richtung Journalisten. Dort steht nämlich dieser leicht kryptische Satz: Dem Grundrecht der Pressefreiheit wird wie im übrigen Strafrecht durch die Sondervorschriften im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuch zur Strafbarkeit der Medien Rechnung getragen. Vergleich Artikel 28 StGB. Damit ist klar, dass an die Wirkung auf Journalisten gedacht wurde. Nur Artikel 28 des Strafgesetzbuches hat nichts damit zu tun, inwieweit wichtige Recherchen eingeschränkt werden dürfen oder nicht. Dort steht, dass ausschließlich der Autor strafbar ist, wenn in einem Medium eine strafbare Handlung durch Veröffentlichung begangen wird. Sollte kein Autor auszumachen sein, wandere die Verantwortung nach oben. Das bedeutet, sollten wir unseren Namen nicht mit diesem Buch verbinden, wäre vermutlich die Verlegerin verantwortlich. Und sollten wir in unseren Artikeln auf die Autorenzeilen verzichten, stünde bei der Süddeutschen Zeitung automatisch die Chefredaktion im Feuer. In Deutschland, Großbritannien und den USA wären wir trotz allem sehr entspannt. Wir könnten und wir würden uns damit verteidigen, dass ein überragendes Interesse der Öffentlichkeit an unserer Berichterstattung besteht und wären sehr optimistisch, hier Recht zu bekommen. In der Schweiz würde das schwerer werden. Nachdem wir beispielsweise 2019 im Zuge der sogenannten Ibiza-Affäre öffentlich gemacht hatten, dass der österreichische Rechtspopulist Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfe versprochen hatte, zeigte uns der Politiker an. Wir hatten nämlich Wort und Bild aus einem heimlich aufgenommenen Video wiedergegeben, das Strache im Gespräch mit der vermeintlichen Russin zeigte. Zwar ist die Veröffentlichung heimlich gefertigter Tonaufnahmen in Deutschland grundsätzlich strafbar, jedoch nicht in diesem Fall, wie die Staatsanwaltschaft München bestätigte, als sie den Fall nach kurzer Zeit einstellte. Die Begründung? Im Lichte der besonderen Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit für einen demokratischen Rechtsstaat überwiege das überragende Interesse an der Berichterstattung. Schließlich handelt es sich um Missstände von erheblichem Gewicht. Ausgeschlossen wäre diese Art der Verteidigung, mit dem Argument des überragenden öffentlichen Interesses, auch in der Schweiz nicht. Ein Punkt ist in diesem spezifisch schweizerischen Fall wichtig. Es spielt, anders als bei der Ibiza-Affäre, keine entscheidende Rolle, ob die Credit Suisse uns anzeigt oder nicht. Artikel 47 beschreibt ein sogenanntes Offizialdelikt. Wir müssen, so schwer es zu glauben ist, damit rechnen, dass gegen unsere Quelle und uns in der Schweiz Ermittlungen eingeleitet werden. Schweizer Fahnder sind in der Vergangenheit nicht davor zurückgeschreckt, deutsche Beamte per Haftbefehl zu suchen. Bereits mehrmals wurden Angeklagte wegen Verstößen gegen das Schweizer Bankgeheimnis verurteilt. Da die Credit Suisse ihren Hauptsitz in Zürich hat, wären diese Gerichte wohl auch in diesem Fall zuständig. Bei den genannten Fällen saßen keine Journalisten auf der Anklagebank. Ein Verfahren läuft allerdings noch, während wir an diesen Zeilen schreiben. Das schweizerische Finanzportal Inside Paradeplatz hatte 2016 berichtet, wie sich unter anderem ein früherer Chef der Schweizer Raiffeisenbank heimlich an Start-up-Firmen beteiligt habe. Der Autor hatte in dem Artikel auch Details zu Transaktionen erwähnt, die über die Bank Julius Baer abgewickelt wurden und damit womöglich gegen das Schweizer Bankgeheimnis verstoßen. Wie der Journalist gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung bestätigte, wurde er bereits von der Polizei vernommen. Inzwischen ist es Herbst geworden, November 2021, und wir beschließen, vor der Veröffentlichung noch einmal in die Schweiz zu fahren. Wir wollen mit Experten über die Credit Suisse, die Schweizer Banken und das Bankgeheimnis sprechen und ein Gefühl dafür bekommen, wie die Menschen dort auf die Credit Suisse schauen. Allerdings brechen wir nicht ohne Sorge auf. Wir werden auf unsere Telefone und Laptops noch besser Acht geben als sonst. Wir müssen unsere Zunge hüten, wenn wir mit Expertinnen und Experten sprechen. Wir dürfen nicht einmal den Eindruck erwecken, dass wir an geheime Bankdaten gelangt sind. Uns ist mulmig zumute, weil wir womöglich zum letzten Mal für längere Zeit in das Land reisen werden. Auf den letzten Kilometern vor der Grenze nahe Lindau legen wir uns die Ausweise und für alle Fälle die Impfbescheinigungen zurecht. Wir fahren von der Autobahn zu einer Raststation, kaufen die Jahresvignette und achten darauf, sie vorschriftsmäßig an der Windschutzscheibe anzubringen. Wir wollen auf keinen Fall Aufsehen erregen. Dann steuern wir unseren Wagen durch den Pfändertunnel, fahren ein kleines Stück durch Österreich und wenig später sind wir eingereist ohne besondere Vorfälle. Die Schweiz ist für niemanden von uns fremd oder ein Abenteuer. Auf dieser Autobahn waren wir schon dutzende Male, auf dem Weg zu Verwandten nahe St. Gallen, zum Skifahren in Graubünden oder um Freunde im Kanton Glarus zu besuchen. Und trotzdem fühlt es sich jetzt tatsächlich plötzlich anders an. Wir wissen, dass uns in ein paar Monaten ein erheblicher Teil dieses Landes sehr kritisch betrachten wird, dass es vermutlich Ermittlungen gegen uns geben wird. Aber noch weiß niemand etwas. Auch das ist seltsam. Wir fühlen uns fast, als würden wir die Menschen hier hintergehen. Aber natürlich dürfen wir niemandem irgendetwas andeuten. Wir haben uns einen Plan gemacht für die nächsten Tage. Wir werden in Zürich sein, natürlich, in Basel, in Bern und an weiteren Orten, die wir hier aus Quellenschutzgründen nicht nennen. In Zürich versuchen wir, unter anderem, ein Gefühl für den Ort zu bekommen, an dem die Credit Suisse residiert. Wir laufen auf dem Paradeplatz an der Credit Suisse und der UBS vorbei, beobachten die Menschen, die in den Eingang der Banken strömen. Es ist eine geschäftige Atmosphäre, vorweihnachtlich, entspannt. Das ändert sich kurzzeitig, als wir im Lichthof des Credit Suisse-Gebäudes in Richtung des Eingangs für Privatkunden fotografieren. Mit schnellen Schritten nähert sich ein Sicherheitsmann und wir drehen wieder ab. Wir versuchen, möglichst viel Expertenwissen in der Schweiz einzuholen, ohne allerdings zu viel Aufsehen zu erregen. Manchmal müssen wir daher mit leicht unscharfen Anfragen um Gespräche bitten. Deshalb sind wir froh, dass uns so viele Gesprächspartner trotzdem empfangen haben. In Luzern etwa treffen wir Lienhard Ochsner, der von 2003 bis 2017 die Staatsanwaltschaft des Bundes geleitet hat. Er galt damals als einer der entscheidenden Männer, die dafür gesorgt haben, dass Diktatoren und ihre Cliquen in der Schweiz wenigstens nicht ganz freie Hand haben beim Verstecken ihrer Gelder. In Basel treffen wir noch Mark Piet, einen der angesehensten Korruptionsexperten überhaupt. Er beriet unter anderem die Weltfußballorganisation FIFA, wie sie nach so vielen Affären ihre Glaubwürdigkeit zurückbekommen könnte. Piet blieb skeptisch, ob das wirklich funktionieren würde. Zu Recht. Nach der Veröffentlichung der Panama Papers wurde er von Panama engagiert, um dort für mehr Transparenz zu sorgen, und warf die Brocken hin, als er merkte, dass die dortige Regierung es nicht ernst meinte. Pete und Ochsner machen uns mit vielen Gegebenheiten des Landes vertraut, mit rechtlichen Besonderheiten und Hürden, für die wir ansonsten noch 30 Bücher mehr hätten lesen müssen. Zugleich sind beide sehr unterhaltsame Gesprächspartner, die beide nicht dem Klischee der bankenbegeisterten Schweizer entsprechen, das wir hier auch nicht verbreiten wollen. Beiden konnten wir leider nicht sagen, warum genau wir da waren, und hoffen auf ihr Verständnis. Schließlich treffen wir, ebenfalls in Basel, Susanne Leutenegger-Oberholzer, die Grande Dame der Schweizer Sozialdemokratie. Mehr als 20 Jahre saß die frühere Wirtschaftsjournalistin, Juristin und Kantonsrichterin für die sozialdemokratische SP im Schweizer Parlament. Sie gilt als eine der schärfsten Kritikerinnen des Schweizer Bankgeheimnisses, das sie lieber als Steuerhinterziehergeheimnis bezeichnet. Für kriminelle Banker fordert sie schon mal ein Berufsverbot, und als 2014 die Verschärfung des Artikels 47 im Nationalrat diskutiert wurde, war sie eine der lautesten Kritikerinnen der Initiative. Wir treffen uns in einem Café im Basler Bahnhof. Sie hat Luciano Ferrari mitgebracht, den stellvertretenden Generalsekretär der SP, oder wie es Leutenegger ausdrückt, das Hirn der Partei. Ferrari, ein Mit-60er mit graumelierten Haaren, Kastenbrille und einem steten Lächeln um die Mundwinkel, arbeitete einst selbst als Journalist. 12 Jahre hat er die Auslandsredaktion des Tagesanzeigers geleitet. Als das Bankengesetz verschärft wurde, habe eine aufgeheizte Stimmung geherrscht, sagt Ferrari. Es war die Zeit der Steuer-CDs, der öffentlichen Kritik, der Anklagen. Die Schweiz fühlte sich damals an den Pranger gestellt. Jeder, der Zweifel am Handeln der Schweizer Banken äußerte, sei quasi des Landesverrats verdächtigt worden. Susanne Leutenegger-Oberholzer wirkt entsetzt, als wir ihr von den möglichen Folgen für Journalisten erzählen und von der Einschätzung der Experten, die wir dazu schon gesprochen haben. Die Warnung des Kaufmännischen Verbands sei an ihr vorbeigegangen, das habe auch sie übersehen. Das müsse nun umgehend zurückgedreht werden, auch wenn es wohl Jahre dauern würde, das Gesetz zu ändern, um zumindest Journalisten wieder besser zu schützen. Sie wolle sich sofort darum kümmern. Das Gesetz muss unbedingt geändert werden. Das ist unabdingbar für einen sauberen Finanzplatz, Schweiz. 16. Im Visier der Regierung. Als wir unser Auto durch eine kleinere Ortschaft im schweizerischen Bezirk Bülach steuern, wirkt alles so friedlich, dass wir uns nur schwer vorstellen können, gleich einen Mann zu treffen, der die Schweizer Bankenwelt jahrelang in helle Aufregung versetzt hat. Einen Mann, der immer wieder Bankinterne an Journalisten spielte und im Januar 2011 weltweit für Furore sorgte, als er im Londoner Frontline Club eine Pressekonferenz mit WikiLeaks-Gründer Julian Assange abhielt und ihm dabei 2 CDs übergab, die angeblich Kundendaten von Schweizer Banken enthielten. Rudolf Elmer ist für die einen ein Held, ein Kämpfer für Gerechtigkeit und Transparenz, für die anderen ein Verräter, ein Datendieb, ein Krimineller. Whistleblower treten nicht nur einmal kurz ins Licht der Öffentlichkeit, wenn sie intern erteilen. Sie müssen damit rechnen, ihr bisheriges Leben aufzugeben. Oft landen sie vor Gericht und setzen sich teuren Anwälten, wütenden Klägern und mitleidlosen Richtern aus. Wenn sie Glück haben, hält die Medienkarawane durch, solange die Prozesse dauern, und gibt Rückhalt. Wenn sie Pech haben, ziehen die Journalisten vorher weiter. So oder so bleibt der Whistleblower am Ende allein und muss sein Leben weiterleben. Wir sind gespannt darauf, wie es Rudolf Elmer geht, mehr als 10 Jahre nach seinem Auftritt mit Assange. Das Bild davon, Elmer mit Anzug und Krawatte neben dem weltberühmten und inzwischen in Großbritannien inhaftierten Assange, haben wir noch im Kopf, als wir das Auto vor seinem Haus in Roabas abstellen. Kaum sind wir ausgestiegen, begrüßt uns schon Elmers freundlicher Hund Angel, den er einst halb verhungert am Strand von Mauritius gefunden hat. Dann tritt schon der einstige Banker aus der Haustür. Wenig später sitzen wir in seiner Küche, während er uns Kaffee zubereitet. Seine Frau begrüßt uns herzlich, bevor sie in den nächsten Videocall muss, Corona-bedingtes Homeoffice. Elmer lächelt ein wenig bitter. »Ich bin ja Hausmann«, sagt er. Ich hatte meinen letzten Job vor 15 Jahren. Elmar hat Missstände von höchstem öffentlichem Interesse aufgedeckt, die bei der Privatbank Julius Bär auf den Kaimaninseln herrschten. Er hat mutmaßlichen Steuerbetrug enthüllt und das fragwürdige Treiben Schweizer Banken ausgeleuchtet, aber Dankbarkeit konnte er dafür nicht erwarten. Jedenfalls nicht in der Schweiz. Berühmt ist er geworden, das schon. Es gibt ein Buch über ihn, auch einen Kinofilm. Er heißt A Leak in Paradise. Ein Leck im Paradies. Was auch bedeutet, dass sich immer wieder Menschen an ihn wenden, die Hilfe und Rat suchen, weil sie gerade darüber nachdenken, ob sie zum Whistleblower werden sollten. Gerade erst hatte Elmar wieder einen solchen Fall, erzählt er. Ausgebildeter Mann, Universitätsabschluss, 35 Jahre alt, gute Karriere. Der Mann wollte etwas öffentlich machen, aber vorher Rat einholen. Und da habe ich ihm gesagt, schau, es gibt zwei Fragen. Die erste Frage ist, hast du eine Familie? Und die zweite Frage ist, willst du in deiner Industrie noch arbeiten? Man ahnt, wo Elmar damit hin will. Sein Rat habe gelautet, wenn eine dieser Antworten ja ist, mach es nicht, weil du den kürzeren ziehst für die nächsten 40 Jahre. Und etwas drastischer formuliert, man sterbe als Whistleblower aus dem Schweizer Bankenbereich gleich mehrfach, den sozialen, den finanziellen und den professionellen Tod. Rudolf Elmar fand auch bei Banken mit sozialem Profil, ohne Fokus auf schwerreiche Privatkunden, keinen Job mehr, so sehr er es auch versuchte. Kein Schweizer Geldinstitut wollte einen Angestellten, der schon einmal Bankdaten an die Öffentlichkeit getragen hat. Elmars Bruder, der bei der Polizei arbeitet, wurde bedeutet, dass seine Position gefährdet sei. Er brach daraufhin den Kontakt ab. Und da ist mehr. Ich war auch Pate eines Kindes eines Bankers und die Patenschaft wurde aufgelöst. Es war eine langjährige Freundschaft. Ich bin ausgestoßen worden und das war natürlich auch der Sinn und Zweck. So etwas zermürbt. Auch starke Menschen wie Elmar, der von sich sagt, er sei damals so weit gewesen, dass er nicht mehr weiterleben wollte. Aber seine Familie und das große Glück, dass er gute psychologische Betreuung gehabt habe, hätten ihn am Leben gehalten. Anders als Wolfgang U., der damals die Credit Suisse-Kontodaten an die deutschen Fahnder vermittelte. Jeder Whistleblower geht anders mit der Belastung um, die eine öffentliche Rolle mit sich bringt. Die vier großen und bekannten Namen in der Schweiz lauten Rudolf Elmar, Sina L., Bradley Birkenfeld und Hervé Falciani. Jeder Fall ist anders, aber alle vier waren erst Insider, sie haben für Banken gearbeitet und später haben sie Teile ihres Wissens nach außen getragen. Elmar hat Machenschaften der Bank Julius Bär auf den Kaimaninseln öffentlich gemacht, L. der Credit Suisse, Birkenfeld der UBS und Falciani gab Daten der HBSC weiter. Jedes Mal hat die Öffentlichkeit mehr über Missstände bei Schweizer Banken erfahren und doch wurden alle vier am Ende angeklagt. Wenn man uns fragt, haben alle vier wichtige Beiträge geleistet. Muss man sie deswegen sympathisch finden? Muss man nicht. Haben die vier alles richtig gemacht, nach Lehrbuch und sind moralisch unangreifbar? Sicher nicht. Elmar zum Beispiel verwendete den Briefkopf von Julius Bär, um einen Brief zu schreiben, der fälschlicherweise suggerierte, auch Angela Merkel habe ein Schwarzgeldkonto. Er habe damit nach eigenen Angaben testen wollen, ob WikiLeaks tatsächlich alles veröffentlicht, was ihr Whistleblower zuschicken. Der Informatiker Hervé Falciani hat, nach unseren Informationen, anfangs versucht, seine von der HSBC Genf kopierten Bankdaten zu Geld zu machen. Nachdem er und seine damalige Geliebte die Kundendaten im Libanon zum Kauf angeboten haben, gerieten sie ins Visier der Schweizer Polizei. Dann änderten die beiden die Strategie und boten die Daten dem Bundesnachrichtendienst, dem französischen und britischen Geheimdienst zum Kauf an, zunächst ohne Erfolg. Erst später, als er nach einer abenteuerlichen Flucht vor den Schweizer Behörden in Frankreich festsaß, entschied er, seine Daten mit Behörden zu teilen und damit dafür zu sorgen, dass Millionen von Steuergeldern zurück in zig Staatskassen flossen. Ist er ein Geschäftemacher, weil er für seine Daten anfangs Geld wollte? Wollte er sich bereichern oder nur absichern, weil er wusste, dass seine Karriere früh enden würde? Oder ist er ein Held, weil Dutzende Steuerhinterzieher mit seiner Hilfe überführt werden konnten? Nüchtern betrachtet haben alle vier Männer für ein wenig mehr Gerechtigkeit gesorgt und dafür, dass Millionen Euro für Schulen, Krankenhäuser oder sicherere Straßen ausgegeben werden konnten, die ansonsten unversteuert auf Schweizer Konten verblieben wären. Rudolf Elmer hat früher übrigens für die Credit Suisse gearbeitet. Er kennt die Schweizer Banken und ihre Methoden. Wir treffen ihn auch deswegen, weil wir uns Sorgen um Soporific Debtor machen, unsere Quelle. Wenn sie auffliegen sollte, würden sie vermutlich noch gravierendere Konsequenzen erwarten als Elmer. Mittlerweile drohen Whistleblowern, wie bereits hier geschildert, ja bis zu 5 Jahre Haft. Tatsächlich wurde Elmer wegen Verletzung des Bankgeheimnisses angeklagt und in erster Instanz schuldig gesprochen. Das Urteil wurde jedoch 2018 vom Schweizerischen Bundesgericht aufgehoben, weil er nicht bei Julius Bär in Zürich angestellt war, sondern bei einer Tochtergesellschaft auf den Kaimaninseln. Die Daten, die Elmer weitergegeben hat, waren also rein rechtlich nicht die Daten einer Schweizer Bank, sondern die einer Bank aus einem britischen Überseegebiet, und das Schweizer Bankgeheimnis gilt nicht im Ausland. Artikel 47 des Schweizer Bankengesetzes ist nicht nur eine Gefahr für die Pressefreiheit, sondern auch für Whistleblower, die im Interesse der Öffentlichkeit das Richtige tun wollen, die die Öffentlichkeit vor problematischen Fehlentwicklungen warnen und verhindern wollen, dass Banker an Recht und Gesetz vorbei operieren. Oder die belegen wollen, dass Banker an Recht und Gesetz vorbei operiert haben. Wir als deutsche Journalisten haben die Mittel und die Möglichkeiten, unsere Recherche zu verteidigen, sollten wirklich Ermittlungen eingeleitet und am Ende Anklage erhoben werden. Im schlimmsten Fall würden wir schlicht nicht mehr in die Schweiz einreisen, um einer Festnahme zu entgehen. So schwer uns das auch fallen würde und so seltsam es wäre, nicht mehr in unser Nachbarland reisen, Familie und Freunde besuchen zu können. Inzwischen haben wir mit dem Generalsekretär der schweizerischen Sektion von Reporter ohne Grenzen, Denis Masmejean, auch jemanden gefunden, der uns beruhigt, was den rechtlichen Aspekt angeht. Masmejean argumentiert, dass in der Schweiz, wie in jedem Rechtsstaat, die Gesetze in Übereinstimmung mit der Verfassung interpretiert werden müssen. Und nachdem der Artikel 47 des Bankengesetzes klar die Pressefreiheit verletze, könne dieser Passus für Journalisten nicht angewandt werden. Der Journalist, der an der Universität Neuchâtel im französischsprachigen Teil der Schweiz auch Medienrecht unterrichtet, resümiert: Wenn ein Journalist mich um Rat bitten würde und fragen, ob er solcherlei Informationen veröffentlichen kann, ich würde ja sagen. Zudem haben wir ein großes Medienhaus hinter uns und eine exzellente Rechtsabteilung. Im Zweifel werden wir weitere Anwälte um Unterstützung bitten, ebenso wie unsere internationalen Medienpartner. Der größte Schweizer Journalistenverband Impressum hat uns bereits versichert, Journalisten, die wegen Artikel 47 vor Gericht gestellt werden, im Zweifel auch bis vor das Bundesgericht oder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu begleiten. Das alles bietet Schutz und Sicherheit. Aber all das gilt nicht für unsere Quelle. Sie muss mit einer Anklage wegen Verletzung des Bankgeheimnisses rechnen, womöglich sogar mit mehr. Der HSBC-Whistleblower Falciani beispielsweise wurde im November 2015 wegen wirtschaftlichen Nachrichtendiensts, also Wirtschaftsspionage, in Abwesenheit zu 5 Jahren Haft verurteilt. Heute lebt der Edward Snowden der Banken, New York Times, angeblich in Spanien. Sollte er jemals wieder die Schweiz betreten, muss er mit einer Festnahme rechnen. Und damit sind wir auch schon beim Kern unseres Problems. Wir wissen nicht, wo die Quelle unserer Credit Suisse-Daten lebt, ob sie sich in der Schweiz aufhält und damit im Einflussbereich der Schweizer Polizei oder im Ausland, so wie Falciani, oder eben nicht. Und das bereitet uns Bauchschmerzen. Während unseres Aufenthalts in der Schweiz erreicht uns eine Nachricht von OCCRP-Chef Drew Sullivan. Etwas, was ihr wissen solltet. Drew schreibt, unsere Kollegin Lara Dimis, die für das OCCRP in Jordanien arbeitet, sei von Apple benachrichtigt worden, dass sie mit Hilfe der berüchtigten Überwachungssoftware Pegasus ausgespäht worden sei. Das OCCRP wolle jetzt ihr Handy von unabhängigen Experten untersuchen lassen. Ich gehe davon aus, dass dies schlechte Nachrichten sind. Ausgerechnet Pegasus. In Sachen Abhörsoftware kann es nicht schlimmer kommen. Pegasus ist eine digitale Allzweckwaffe. Erst vor einigen Monaten, im Juli 2021, haben wir im Rahmen einer internationalen Recherche, dem Pegasus-Projekt, enthüllt, wie Pegasus gegen Menschenrechtsaktivisten, Journalistinnen und Dissidenten auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Einmal auf dem Handy installiert, hört und sieht Pegasus alles, was darauf geschieht. Die Überwacher können jede E-Mail mitlesen, jedes Telefonat mithören und jede einzelne Datei und jedes Foto, das auf dem Handy gespeichert ist, betrachten und klauen. Selbst verschlüsselte Messenger, wie wir sie nutzen, sind plötzlich nicht mehr sicher. Auch hier liest Pegasus mit. Eine Aktivistin wurde mit Pegasus abgehört, während wir für die Recherche mit ihr sprachen. Wir überprüfen seither regelmäßig unsere Smartphones auf Spuren von Pegasus und anderer Spionagesoftware. Das ist zum Glück einigermaßen einfach und bisher haben wir nie etwas gefunden. Der Pegasus-Hersteller NSO verkauft nach eigenen Angaben nur an Staaten. Welcher Staat Lara ins Visier genommen hat, ist unklar. Es wäre naheliegend, dass es Jordanien ist. Zur Erinnerung, das ist das Land, dessen König wir mit einem Konto in den Credit Suisse-Daten gefunden haben. Wir fragen uns schon länger, wer bereits von unserer Recherche weiß. Das ist nicht unerheblich, gerade jetzt, wo wir uns selbst in der Schweiz aufhalten. Sollte die Bank oder gar die Schweizer Staatsanwaltschaft schon wissen, dass wir Informationen aus dem Inneren der Credit Suisse erhalten haben und anderen Journalisten den Zugang ermöglichen, könnten wir in der Schweiz jederzeit festgenommen werden. Wir haben gute Gründe zu glauben, dass niemand sonst unser Material hat, aber einen Rest Sorge haben wir vor einer Enthüllung immer. Und es wird in Expertenkreisen auch nicht unbemerkt geblieben sein, dass viele internationale Journalisten und Journalistinnen gerade Interviews zum Bankgeheimnis, den Geschichten von Steuer-CDs und Whistleblowern führen wollen. Unser Plan ist bisher, Ende Januar 2022 die Credit Suisse und ihre Kunden mit unseren Recherchen zu konfrontieren und ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Danach werden wir alle Reisen unserer investigativen Kolleginnen und Kollegen in die Schweiz stoppen. Bei der Credit Suisse wird voraussichtlich die Jagd nach dem Informanten beginnen. Die Bank wird vermutlich ein Team von Spezialisten zusammenstellen, um herauszufinden, wie die verräterischen Informationen in unsere Hände gelangt sind und wahrscheinlich mit der Staatsanwaltschaft teilen. Sie wissen schon, wegen Artikel 47. Was uns beruhigt, ist, dass unsere Quelle bisher, jedenfalls nach allem, was wir sehen, klug und vorausschauend gehandelt hat. Sie hat von den Fehlern anderer Whistleblower gelernt und uns auf dem wohl sichersten Weg überhaupt kontaktiert, über unseren anonymen digitalen Briefkasten namens SecureDrop. Selbst wenn wir wollten, auf technischem Wege lässt sich nicht herausfinden, wer uns die Informationen zugespielt hat. Nicht von uns und nicht von den Detektiven, die Credit Suisse möglicherweise engagieren wird. Damit hat die Bank, wie in Kapitel 2 berichtet, schließlich eine gewisse Erfahrung, um aktuelle oder frühere Mitarbeiter auszuspähen oder auch Außenstehende. Wir kennen von der Quelle, wie gesagt, nur den künstlich generierten Namen, den unser System zugewiesen hat, Soporific Data. Wir wissen, dass er, sie oder mehrere Menschen einen wie auch immer gearteten Zugriff auf die Informationen hatten und uns jetzt diesen Einblick ermöglicht haben. Aber das war's. Wir können nicht einmal mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob die Person oder die Personen je für die Credit Suisse gearbeitet hat oder haben. Und falls ja, ob das auch heute noch so ist. Denn der Kontakt ist schon vor einiger Zeit abgebrochen. Wir wissen nicht warum. Und das macht uns Sorgen. Die Schweiz ist, was den Schutz von Whistleblowern angeht, ein Entwicklungsland, wie übrigens auch die Bundesrepublik Deutschland. Zwar wären viele Fälle von Korruption und Geldwäsche, aber auch Sozialbetrug und Kartellbildung in unserem Nachbarland ohne mutige Tippgeber vermutlich bis heute unentdeckt geblieben. Trotzdem gibt es bis heute keinen gesetzlichen Schutz für Whistleblower. Sie können von ihrem Arbeitgeber ohne weiteres gekündigt werden. Erst vor kurzem machte ein Arzt Schlagzeilen, der Missstände am Universitätsspital Zürich meldete. Ihm wurde gekündigt. Danach machte das Kantonsparlament auch noch seinen Namen öffentlich. Seit mehr als 10 Jahren verhandeln die Schweizer Parteien über ein wirksames Gesetz zum Schutz von Whistleblowern. Bislang ist jedoch noch jede Initiative gescheitert. Zuletzt im März 2020, als der Schweizer Nationalrat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag ablehnte. Transparency International sprach von einem Armutszeugnis für die Schweiz. Der gesetzliche Schutz von Whistleblowern ist in der Schweiz ungenügend, schreibt uns Martin Hilti, der Geschäftsführer von Transparency International Schweiz. Ein Whistleblower riskiert deshalb, seine Stelle zu verlieren, keine neue mehr zu finden, gesellschaftliche Ächtung und allenfalls sogar eine Strafverfolgung. Nach weiteren Gesprächen, die wir hier nicht beschreiben können, weil wir unseren Gesprächspartnern Vertraulichkeit zugesichert haben, verlassen wir die Schweiz an einem Abend im Spätherbst. Wir haben kein Schwarzgeld im Auto versteckt, wie es einem von uns einmal ein entfernter Verwandter gebeichtet hat, aber wir haben noch Schokolade eingekauft. Schweizer Schokolade. Wer weiß, wann wir wiederkommen können. Es ist kalt und dunkel, als wir noch einmal zum Tanken anhalten, um einen Kaffee zu trinken. Die Tage waren spannend und wir haben mit vielen sehr freundlichen Menschen gesprochen. Gleichzeitig sind wir baff, wie klaglos oft die Sonderrolle der Schweiz im internationalen Korruptionsgeschehen hingenommen wird. Und so verlassen wir das Land mit gemischten Gefühlen. Wir würden gern wiederkommen, allein schon, um nach der Veröffentlichung mit unseren Gesprächspartnern all die Themen nochmals diskutieren zu können, mit dem Wissen und den Recherchen, die wir bisher nicht erwähnen konnten. Wir werden sehen, ob das möglich ist. Je näher der Veröffentlichungstermin kommt, umso mehr besorgt uns aber die Lage von Soporific Data. Wir wollen die Quelle warnen. Sie muss die Möglichkeit haben, Vorkehrungen zu treffen, sich also etwa mit einer auf Whistleblower spezialisierten Anwaltskanzlei in Verbindung zu setzen, die Familie vorzubereiten oder auch das Land zu verlassen. Wir wollen nicht, dass es der Person ergeht wie Rudolf Elmer oder gar Wolfgang U. Am besten soll es ihm oder ihr ergehen wie der Quelle, die uns einst die Panama Papers zuspielte. Bis heute weiß niemand, wer das war. Immer wieder schreiben wir Soporific Data über SecureDrop. Wir deuten an, dass eine Veröffentlichung bevorsteht und dass wir mit einer regelrechten Jagd auf seine Personen rechnen. Aber es kommt keine Antwort. In unserer Verzweiflung versuchen wir es sogar über Twitter. Ein untypischer Weg. Über den Account des Investigativressorts der Süddeutschen Zeitung verbreiten wir auf Englisch die Nachricht: Seit einiger Zeit bieten wir anonymen Whistleblowern die Möglichkeit, die SZ-Investigativredaktion über @SecureDrop zu kontaktieren. Alle, die das gemacht haben, bitten wir, regelmäßig nach Antworten zu schauen. Der Tweet ist bewusst allgemein gehalten, damit die Credit Suisse oder die Schweizer Behörden nicht zu viel erfahren. Soporific Data, so hoffen wir, wird die Botschaft schon verstehen. Dafür haben wir inzwischen Gewissheit, was die Überwachung der Kollegin Lara Dimis angeht. Schlechte Nachrichten, schreibt uns Drew Sullivan. Nicht nur Lara, sondern auch ihre Kollegin Rana Sabak wird offenbar schon seit 2019 mit Hilfe von Pegasus-Software überwacht. In seiner trockenen Art kommentiert Drew: Wir müssen annehmen, dass die jordanische Regierung Bescheid weiß. Insofern, Grüße an den König. 17. In Gottes Namen. Jedes Jahr, am Sonntag vor oder nach dem 29. Juni, dem Hochfest der Apostel Petrus und Paulus, leisten gläubige Katholiken auf der ganzen Welt eine Spende zugunsten des Stellvertreters Jesu Christi auf Erden. Der Pontifex Maximus, der Heilige Vater, Bischof von Rom und Papst aller Katholiken, braucht Geld. In den Messen rund um den Globus geht dann der Klingelbeutel um, für eine Spende, die im Deutschen als Peterspfennig bekannt ist, im Englischen als Peterspence und im Italienischen als Obolo di San Pietro, Obolus für den heiligen Petrus. Die Kollekte für den jeweiligen Nachfolger des heiligen Petrus, also den aktuellen Papst und seinen Apparat, wird seit dem 7. Jahrhundert gesammelt. Zumindest beschreibt es so der Vatikan auf einer eigens für die Spende eingerichteten Website. Der Peterspfennig gilt als Spende zur Hilfe für die Ärmsten, zur Unterstützung der karitativen Aktivitäten des Papstes für die Bedürftigsten, wie es offiziell heißt. Es ist aber nur eine von zwei Absichten hinter der jährlichen Sammelaktion, denn in erster Linie finanzieren die Gläubigen mit ihrer Spende die Betriebskosten des Vatikans. Es geht um die Finanzierung der zahlreichen Dienstaktivitäten der Kurie, also jener Behörden und Einrichtungen, die dem Papst bei der Ausübung seines Amtes zur Seite stehen und das Funktionieren des Vatikanischen Staates und der katholischen Kirche organisieren. Verantwortlich ist das direkt unter dem Papst angesiedelte Staatssekretariat. Und dessen Hausbank ist, Sie erraten es, die Credit Suisse. Das mag auf den ersten Blick verwundern, da der Vatikan eine eigene Bank besitzt. Das 1942 unter Papst Pius gegründete Istituto per le opere di religione, kurz IOR, das Institut für religiöse Werke, meist einfach Vatikanbank genannt. Die Vermögensverwalter des Papstes sahen zu Gründungszeiten den Besitz der Kirche in Gefahr, nachdem die italienischen Faschisten mit Nazi-Deutschland eine Achse gebildet hatten. Die Vatikanstadt war seit 1929 ein souveräner Staat. Faschistenführer Benito Mussolini und der Staatssekretär des Papstes hatten dies in den sogenannten Lateranverträgen ausgehandelt. Aber der Kirchenstaat hatte seine eigene diplomatische Agenda und sich den Alliierten angenähert, so beschreibt es der Journalist Fidelius Schmidt in dem Buch »Gottes schwarze Kasse«. Der Zweite Weltkrieg, so der Autor, bedeutete nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion eine Stärkung offen antikatholischer, diktatorischer Regime, unabhängig davon, wie der Krieg ausgehen würde. Die Bank war das Werkzeug, das der Vatikan brauchte, um sein Vermögen einerseits von Mussolinis Italien unabhängiger zu machen, also Vermögenswerte von italienischen Banken abzuziehen und unter eigener Kontrolle zu verwahren, zugleich aber auch vor möglichen Sanktionen durch die Alliierten gegen italienische oder etwa deutsche Banken zu schützen. Die Bank hat ihren Sitz bis heute in einem runden Turm an der Nordseite des Apostolischen Palasts, unweit der päpstlichen Residenz. Im Erdgeschoss befindet sich eine Schalterhalle. Außer einem Kruzifix an der Stirnseite des Raumes und dem edlen Marmorboden zeigen Fotos eine schmucklose Lokalität. Die Bankautomaten allerdings sollen auch Lateinisch können. Laut dem letzten Jahresbericht aus dem Jahr 2020 verwaltet die Bank mit ihren nur knapp 100 Mitarbeitern heute ein Vermögen von 5 Milliarden, davon 3,3 Milliarden von nicht-vatikanischen Kunden. Bei der Gründung der Bank machte Papst Pius zwar die Einschränkung, dass die Bank Gelder verwahren solle, die für Werke der Religion oder christlicher Frömmigkeit bestimmt sind. Von Anfang an hielten sich die Banker des Papstes aber nicht strikt daran. Ursprünglich waren wohl kirchliche Organisationen, Orden oder auch nicht-geistliche Mitarbeiter der Kirche als Kunden vorgesehen, aber über Jahrzehnte gab es keine unabhängige Instanz, die das kontrollierte. Und Papst Johannes Paul II. Erließ ein Statut, das es auch Ausländern ermöglichte, Kunden der Bank zu werden, wenn sie nur einen Teil ihres Geldes für einen guten Zweck spendeten. Laut dem letzten Jahresbericht der Bank sind unter den Kunden vor allem Auslandsvertretungen des Heiligen Stuhls, vatikanische Diplomaten und zivile Einrichtungen wie karitative Werke, Schulen oder Krankenhäuser. Man akzeptiere keine Kunden, die keine enge Beziehung zum Heiligen Stuhl und der katholischen Kirche haben. Dies werde streng kontrolliert. Aber jahrzehntelang existierte genau diese strenge Kontrolle nicht. Und so kam es nahezu ungehindert zu kriminellen Machenschaften. Ein Skandal folgte auf den nächsten. Der italienische Journalist Gianluigi Nuzzi, der seit Jahren Enthüllungen über die Finanzen des Vatikans veröffentlicht, formulierte in seinem Buch über die Vatikan AG den Vorwurf, dass die Vatikanbank eine gigantische Geldwaschanlage mitten in Rom sei, die von der Mafia genutzt und skrupellos für politische Machenschaften eingesetzt wurde. Ein Steuerparadies, das allein der Gesetzgebung des Vatikans unterworfen war, und das alles im Namen Gottes. Die Vatikanbank zog regelmäßig andere Banken in ihre Skandale. Einige mussten auf Geheiß der italienischen Behörden Gelder, die von der Vatikanbank kamen, sogar einfrieren, bis deren rechtmäßige Herkunft geklärt war. Im Jahr 2013 stoppte die italienische Zentralbank dann sogar die Möglichkeit von Kartenzahlungen innerhalb des Vatikans, weil die Bank Auflagen zur Geldwäschebekämpfung nicht nachgekommen war. Hunderttausende Touristen konnten plötzlich nur noch gegen Bargeld in die vatikanischen Museen, weil die Geldverwalter der Kirche ihren Aufsichtspflichten nicht nachgekommen waren. Die Vatikanbank war lange auf größere, international aufgestellte Finanzinstitute wie die Credit Suisse angewiesen, um internationale Investitionen abzuwickeln. Eine kleine, unabhängige Bank kann zum Beispiel keine Überweisungen ins Ausland tätigen, wenn sie dort keine Standorte hat. Hier kommen die großen Korrespondenzbanken ins Spiel, die Gelder für kleinere Institute weiterleiten und daran verdienen. Die Verbindungen zwischen dem Kirchenstaat und der Credit Suisse sind älter als die Vatikanbank selbst. Als sich der italienische Staat und die Kirche 1929 offiziell trennten und die Regierung in Rom der Kurie eine millionenschwere Entschädigung für verlorenes Territorium zahlte, floss das Geld sofort auf Nummernkonten in der Schweiz. Auch Goldreserven lagerte der Vatikan bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in den Tresoren der Credit Suisse. Nachdem die Kirche ab 1942 über ihre eigene Bank verfügte, nahm sie sich die Methoden der Schweizer Geldinstitute zum Vorbild. Die Vatikanbank operierte mit anonymen Nummernkonten und Schließfächern. In strengster Geheimhaltung waren die Kirchenfunktionäre erfahren. Und diese Geheimhaltung bereitete, wie in der Schweiz, den Boden für Finanzverbrechen aller Art. Legendär sind die Machenschaften von Erzbischof Paul Maczynkus, der von 1971 bis 1991 Direktor der Vatikanbank war. Von ihm stammt der Ausspruch: Kann man in dieser Welt leben, ohne sich um Geld Gedanken zu machen? Man kann die Kirche nicht mit Ave Marias führen. Um das Geld der Kirche zu vermehren und den Steuerbehörden Italiens, wo ein Großteil der Gewinne mit dem vatikanischen Vermögen erwirtschaftet wurde, zu entziehen, machte er Geschäfte mit Halbweltgrößen und Betrügern. Als 1982 die größte Privatbank Italiens, die Banco Ambrosiano, zusammenbrach, blieb die Vatikanbank auf Schulden in dreistelliger Millionenhöhe sitzen. Der Chef der Banco Ambrosiano, ein enger Vertrauter Maczynkus, beide waren Mitglied einer einflussreichen Freimaurerloge, wurde kurz nach dem Zusammenbruch der Bank tot unter der Brücke der Schwarzen Mönche in London hängend gefunden, die Jackentaschen voller Backsteine. Am Tag, als man ihn fand, stürzte seine Assistentin aus einem Fenster und starb. Später wurden 5 Mitglieder der sizilianischen Mafia Cosa Nostra wegen des Mordes an dem Bankchef angeklagt. Alle wurden mangels Beweisen freigesprochen. Die italienische Justiz erließ 1987 Haftbefehl gegen Erzbischof Maczynkus wegen des Verdachts auf Beihilfe zum betrügerischen Bankrott. Er hatte Garantien für die strauchelnde Privatbank gegeben, als ihre Insolvenz schon unvermeidbar war. In den heiligen Mauern des Vatikans konnte er einer Verhaftung durch die Italiener entgehen und trotz des Haftbefehls noch 2 Jahre Chef der Vatikanbank bleiben. Später entschied ein italienisches Gericht, dass er als vatikanischer Amtsträger Immunität genieße und nicht verhaftet werden könne. 1989 wurde Maczynkus abgelöst. Präsident der Vatikanbank wurde Angelo Calloia. Die Skandale gingen weiter. Calloia blieb 20 Jahre im Amt, bis er über die Enthüllungen durch das schon erwähnte Buch Vatikan AG des Journalisten Gianluigi Nuzzi stürzte, das auf mehreren tausend Dokumenten aus dem päpstlichen Staatssekretariat basierte. Ein Kleriker hatte sie beiseite geschafft, in die Schweiz gebracht und testamentarisch deren Veröffentlichung nach seinem Tod verfügt. Mit ihrer Hilfe konnte Nuzzi nachzeichnen, wie das Geldinstitut als Hafen für Schwarzgeld und Mafiavermögen gedient hatte. Calloia wurde später schwerer Verbrechen überführt. Im Januar 2021 verurteilte ihn ein vatikanisches Strafgericht wegen Geldwäsche und Unterschlagung zu mehr als 8 Jahren Haft. Eines der Konten der Vatikanbank bei der Credit Suisse wurde eröffnet, als Calloia an ihrer Spitze stand, ein anderes noch zu Zeiten Maczynkus. Die Sache ist nun so: Jede Bank, die mit dem Vatikan Geschäfte machte, muss diese Geschichten kennen, besonders wenn es sich, wie bei der Credit Suisse, um die Hausbank des Vatikans handelt. Die Credit Suisse hätte also sehen müssen, dass nach jedem Skandal bislang der nächste folgte, dass auf jede Reform der Finanzen des Heiligen Stuhls, auf jede Beteuerung auf Besserung die nächste Enthüllung krimineller Aktivitäten folgte. Jedermann weiß um die Probleme und Verdachtsmomente gegen die Vatikanbank, sagt der Korruptionsexperte Mark Piet. Da muss jede Bank sehr genau hinschauen und kann vor einem gewissen Muster nicht die Augen schließen. Jeder Pfennig aus dem Vatikan muss mit besonderer Vorsicht betrachtet werden. Selbst jener Peterspfennig, die jährliche Spende der Gläubigen. Oder ganz besonders der Peterspfennig? Die Kurie gibt sich große Mühe, den Peterspfennig als mildtätige Tat zu vermarkten. Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., erklärte einst, die Spende sei der typischste Ausdruck für die Beteiligung aller Gläubigen an den Projekten des Bischofs von Rom zum Wohl der Weltkirche. Die Kardinäle verweisen derzeit auch auf die Pandemie, um die Spendenbereitschaft zu erhöhen. So heißt es in einem aktuellen Aufruf: In Krisenzeiten ist es umso wichtiger, ein konkretes Zeichen der Zugehörigkeit zur Kirche und der Liebe zum Papst zu setzen, als Symbol der Einheit. Und weiter: Dank aller Spenden ist es möglich, Projekte zu verwirklichen, die die Anwesenheit von Papst Franziskus für die Menschen spürbar machen, die unter der Pandemie leiden. In dieser Krise ist ein Wandel notwendig. Die Kirche steht in der Welt an vorderster Front, um die Folgen des Coronavirus zu bewältigen, indem sie humanitäre Hilfe und gesundheitliche Unterstützung leistet und durch die Ortskirchen neue Wege findet, um den Trost des Wortes Gottes überall hinzubringen. Wenn der Papst also die 1,3 Milliarden Katholiken um Spenden bittet, sollte eigentlich eine ordentliche Summe zusammenkommen. Aber seit Jahren wird es weniger. Im Jahr 2021 erwartete der Vatikan noch 47 Millionen Euro, von denen 15 Millionen für karitative Zwecke eingeplant waren. Der größte Rest sollte an die Kurie gehen, sagte der Leiter des Wirtschaftssekretariats bei einer Vorstellung des Haushaltsplanes. Im Jahr 2020 waren es 50, 2019 sogar 54 Millionen gewesen. Dass die Sammlung immer weniger einbringt, könnte an den rückläufigen Zahlen der Katholiken in Ländern mit großen Spendenaufkommen wie den USA liegen. Oder aber auch daran, dass der Vatikan in den vergangenen Jahren viel Vertrauen verspielt hat. Man denke nur an die Missbrauchsenthüllungen, den Umgang mit den Opfern oder die Aufklärungsversuche, die oft genug mehr vertuschen als aufklären sollten. Aber auch ein massiver Finanzskandal, der seit Jahren in den heiligen Hallen der Kurie schwelt, hat dem Ruf der katholischen Kirche enormen Schaden zugefügt. Es geht um raffgierige Kardinäle, windige Finanzberater, politische Intrigen und um die Beharrungskräfte innerhalb der jahrhundertealten Institution. Im Zentrum des Skandals steht eine gescheiterte Investition, die in großen Teilen aus den Spenden für die Armen getätigt wurde, dem Peterspfennig. Viele Millionen flossen in undurchsichtige Fonds in Malta und Luxemburg, in überteuerte Immobilien, aber auch in so abseitige Investitionen wie Filmproduktionen. Allein für den Alien-Film Man in Black gaben die Kardinäle offenbar 3,3 Millionen Euro aus. Bei einem Angestellten des Vatikans fand die Polizei laut Medienberichten 200.000 Euro in bar in einer Schuhschachtel, dazu Münzen und Medaillen im Wert von 2 Millionen Euro. Längst steht der Verdacht im Raum, dass sich Funktionäre der Kirche im großen Stil bereichert haben. Die wichtigste Figur in diesem jüngsten kirchlichen Drama ist ein Mann namens Giovanni Angelo Becciu. Der Gordon Gekko der Kurie, wie Journalisten ihn nannten, in Anlehnung an den Schurken aus dem Hollywood-Film Wall Street. Bis 2020 war Becciu Kurienkardinal, also Mitglied jenes kleinen Kreises von Funktionären, die die wichtigsten Aufgaben im Vatikan übernehmen. Er war die Nummer 3 des Kirchenstaats, nur der Staatssekretär und der Papst standen über ihm. Im September 2020 bot er seinen Rücktritt an, den Papst Franziskus unmittelbar annahm. Schnell war klar, dass dieser äußerst seltene Vorgang kein freiwilliger Rücktritt war, sondern ein spektakulärer Rausschmiss. »Der Papst begeht einen Fehler«, klagte der geschasste Kardinal. Becciu's tiefer Fall endete damit nicht. Der heute 73-jährige sardische Priester mit den buschigen schwarzen Augenbrauen landete im Juli 2021 als erster Kardinal überhaupt auf der Anklagebank vor dem Gerichtshof des Vatikanstaats. Der Kirchenstaat hat eine eigene Gerichtsbarkeit, unter dessen Richtern neben reinen Juristen auch Geistliche sind, die zugleich das Kirchenrecht vertreten. Dort gilt das kanonische Recht, das katholische Kirchenrecht. Es beinhaltet auch ein Strafgesetzbuch. Dass Becciu ein langjähriger, enger Vertrauter des amtierenden Papstes ist, macht die Sache noch komplizierter. Neben dem Ex-Kardinal gibt es 9 weitere Angeklagte. Die Anklageschrift umfasst 488 Seiten und ist das Ergebnis zweijähriger Ermittlungen. Es geht um eine ganze Reihe von Verdachtsfällen. Betrug, Geldwäsche und Erpressung. Im Fall Badshoes vor allem um Amtsmissbrauch und Veruntreuung. Der italienische Enthüllungsjournalist Emiliano Fittipaldi spricht vom größten Finanzskandal seit 30 Jahren. Die Credit Suisse bzw. ihre Mitarbeiter sind nicht angeklagt, die Bank taucht aber immer wieder in der Anklageschrift auf. Im Zentrum des Skandals steht eine Luxusimmobilie in London, Sloane Avenue 60, ein altes Lager des legendären Luxuskaufhauses Harrods, in das sehr teure Wohnungen gebaut werden sollten. 2014 erwarb das Staatssekretariat des Vatikans Anteile an der Immobilie im noblen Stadtteil Chelsea für mehrere hundert Millionen Euro. Die Zahlen variieren in den Berichten über den Vorgang, die meisten Beobachter gehen aber von 350 Millionen Euro aus. Laut Anklage soll ein Großteil davon aus den Einnahmen über den Peterspfennig stammen. Verantwortlich dafür zeichnete Becciu. Die Idee war, dass nach dem Kauf und Umbau der Lagerhalle in ein Wohngebäude Luxuswohnungen zu höheren Preisen verkauft werden könnten und den Investoren, also auch dem Vatikanischen Staatssekretariat, ein satter Profit zufließen würde. Der Vatikan hätte diesen dringend brauchen können, denn die Kassen des Stadtstaates sind seit Jahren nicht mehr ausreichend gefüllt. Seit 2019 werden Verluste ausgewiesen, Tendenz steigend. Und mit Immobilien haben die Kardinäle Erfahrung. Die Kirche besitzt über 5000 Liegenschaften, ein Großteil davon in Italien. Der Gesamtwert soll sich auf etwa 1,5 Milliarden Euro belaufen. Aus rein finanzieller Sicht war der Deal in London also möglicherweise keine schlechte Idee. Aber selbst im Erfolgsfall hätte dieses Geschäft doch einen schalen Beigeschmack gehabt. Die Spenden für die Bedürftigsten durch Wohnungen für die Reichsten zu vermehren? Auf einem der am schlimmsten überhitzten Immobilienmärkte der Welt? Man muss schon beide Augen zugedrückt haben, um die Kritik an diesem Vorgehen nicht vorauszuahnen. Die Investition scheiterte 2018 krachend, weil sich nicht die Spendengelder vermehrten, sondern vor allem die Honorare und Gebühren für windige Projektentwickler und Berater. Zudem soll der Kaufpreis des Gebäudes viel zu hoch angesetzt gewesen sein. Und eine Hypothek von sage und schreibe 75 Millionen Pfund habe man schlicht übersehen. Zu allem Überfluss war das ganze Geschäft über eine der Steueroasen abgewickelt worden, die bekanntlich vielmehr die globale Armut fördern und nicht bekämpfen. In der europäischen Steueroase Malta nämlich, wo der Athena Capital Global Opportunities Fund seinen Sitz hatte. In diese Fondsgesellschaft brachte der Vatikan sein Geld ein, bevor Athena dann die Immobilie kaufte. Zusätzlich soll sich der Vatikan Geld geliehen haben, offenbar von der Credit Suisse. Die Fondsmanager kassierten hohe Gebühren und verdienten an dem Deal. Als sich nach einer Weile herausstellte, dass der Wert der Immobilie geringer war als gedacht, nutzte der Vatikan den geringeren Preis und kaufte weitere Anteile, um die Mehrheit an dem Immobilienprojekt zu gewinnen und es doch noch zum Erfolg zu führen. Am Kauf der Anteile verdiente, abermals über Firmenkonstrukte in Steueroasen wie Luxemburg, der Investor und ehemalige Goldman Sachs-Banker Raffaele Mincione. 40 Millionen Euro. Die Kardinäle stellten sich aber offenbar dermaßen tollpatschig an, dass sie nach diesem Zukauf immer noch nicht über die notwendigen Stimmrechte verfügten, um wesentliche Entscheidungen über die Immobilie treffen zu können. Denn diese Stimmrechte waren mit Anteilen verbunden, die ein weiterer italienischer Investor besaß. Dieser Investor hatte Verbindungen zu Mincione und schon häufiger Probleme mit der Justiz. Er soll, laut Anklage, vom Vatikan in diesem Geschäft zusätzliche 15 Millionen Euro erhalten haben und ist neben Becciu Angeklagter in dem laufenden Prozess. Denn es besteht der Verdacht, dass einige der Beteiligten zusammengearbeitet haben könnten, vorsätzlich zum Nachteil des Vatikans. Minciones Investmentfirma ließ mitteilen, dass man zunächst von der Beteiligung des Vatikans nichts gewusst habe und die Credit Suisse als Investorin in den Fonds, über den das Immobiliengeschäft lief, aufgetreten sei. Im Lauf der Zeit habe es dann Kontakt mit Vertretern des Staatssekretariats gegeben. Die Schuld für den Werteverfall des Gebäudes in London liege beim Vatikan, weil er eine Baugenehmigung habe verfallen lassen. Die gesperrten Konten seien eine Kuriosität von geringer Relevanz und von der Verwendung des Peterspfennigs habe man nichts gewusst. Der Mann, der damals Kardinal Becciu überhaupt zu dem Geschäft brachte, war ein Italiener namens Enrico Crasso. Auch er ist heute unter den Angeklagten. Becciu habe in Ölbohrungen im korrupten Angola investieren wollen, wo er einst als Nuntius tätig gewesen war. Crasso habe diese Investition prüfen lassen, ihm davon aber abgeraten und die Londoner Immobilie aufgetan. Heute ist Crasso privater Investor im schweizerischen Lugano. Damals war er Mitarbeiter der Credit Suisse. Einen Fragenkatalog ließ Crasso unbeantwortet und verwies auf seinen Anwalt. Es ist keine Überraschung, dass wir Giovanni Becciu in unseren Daten finden. Als Bevollmächtigten eines Kontos, das offenbar zum Staatssekretariat des Vatikans gehörte. Es bestand seit Anfang der Nullerjahre. Am meisten Geld enthielt es im Jahr 2014, zwischenzeitlich mehr als 200 Millionen Euro. Becciu's Anwalt teilte mit, seine Eminenz könne Fragen zu dem Konto weder bestätigen noch dementieren, das verbiete das Amtsgeheimnis. Weder der Vatikan noch die Credit Suisse wollten sich dazu äußern. Aber es zeigt, dass das päpstliche Staatssekretariat auch Jahre nach dem Londoner Desaster noch über Geld verfügte. Vatikankenner wie der Journalist Gianluigi Nuzzi hatten in den vergangenen Jahren immer wieder über eine drohende Zahlungsunfähigkeit spekuliert. Gegen Giovanni Becciu wurden nicht nur wegen der Londoner Immobilie Vorwürfe erhoben. Er soll laut Anklage auch eine hohe sechsstellige Summe kirchlicher Gelder veruntreut haben, um sie einem seiner leiblichen Brüder zukommen zu lassen. Und einem weiteren Bruder, der Schreiner ist, soll er Aufträge für Kirchenausstattung zugeschanzt haben, berichtete das italienische Nachrichtenmagazin L'Espresso. Becciu sagte den italienischen Reportern dazu, er habe eben niemand anderes gekannt, der diese Aufträge hätte übernehmen können. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, dass er niemals ein Familienmitglied oder eine andere Person durch ungerechtfertigte Spenden von Vatikanmitteln begünstigt habe. Die Spenden wurden unter Einhaltung aller einschlägigen Regeln und Vorschriften getätigt. Die Gelder seien auf Bitten des örtlichen Bischofs geflossen, für die örtliche Jugend und darüber hinaus für benachteiligte Einwohner. Zu den geförderten Aktivitäten gehörten eine Bäckerei, ein Weingut, eine Pizzeria und eine Baufirma, die vielen Menschen in einem ländlichen Gebiet Arbeit verschaffe. Wie man es dreht und wendet, dass die Finanzgeschäfte mit dem Vatikan ein gewisses Risiko bergen, kann an den Schweizer Bankern nicht vorbeigegangen sein. Der Journalist und Vatikanexperte Emilio Fittipaldi sagt: Die Credit Suisse hat schon immer mit dem Vatikan zusammengearbeitet und an den vom Staatssekretariat angelegten Geldern zweistellige Millionenbeträge an Kommissionen verdient. Für mich ist das Seltsame nicht, dass die Credit Suisse den Kunden nicht abgestoßen hat, sondern dass keiner aus dem Credit Suisse-Clan auch nur von den vatikanischen Richtern befragt worden ist. Der historische Rücktritt des deutschen Papstes Josef Ratzinger wird auch immer wieder mit der Tatsache in Verbindung gebracht, dass er die Finanzen des Vatikans nicht in Ordnung bringen konnte. Das Problem war Jahre vor der Investition in London öffentlich bekannt. Ausdruck Ratzingers Bemühungen war im Jahr 2010 die Einrichtung einer vatikanischen Behörde zur Finanzaufsicht, der AIF. Autorità di Informazione Finanziaria. Die Einheit sollte, wie es international in vielen Staaten üblich ist, als Financial Intelligence Unit, FIU, Finanztransaktionen überwachen und Anlaufstelle für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen sein. 2012 holte man einen erfahrenen Finanzexperten in den Vatikan. Er hatte zuvor die Financial Intelligence Unit, also die Behörde zur Untersuchung von Finanztransaktionen, in der Steueroase Liechtenstein geleitet, die sich ebenfalls bemüht hatte, den Ruf als Schwarzgeldparadies loszuwerden. Er trug dazu bei, dass dies in Teilen gelang. Dann dankte Papst Benedikt 2013 plötzlich ab und das Konklave der Kardinäle wählte den argentinischen Kapitalismuskritiker Jorge Mario Bergoglio zu seinem Nachfolger. Aus Bergoglio wurde Papst Franziskus, der Papst der Armen, und der fragte gleich nach seinem Amtsantritt: Braucht der Vatikan eine Bank? Petrus habe schließlich auch kein Konto besessen. Kurz darauf setzte er eine Kommission ein, um genau dieser Frage nachzugehen. Konten wurden von einer externen Beratungsfirma überprüft und eine vierstellige Zahl an Kundenbeziehungen beendet. Vor dem Hintergrund dieser Reformschritte bestätigte Franziskus schließlich, dass die Vatikanbank auch zukünftig weiter bestehen sollte. Aber der schöne Frieden hielt nur wenige Jahre. Im Lauf des Jahres 2019 entwickelte sich ein Kräftemessen zwischen der Aufsichtsbehörde IAF und dem Staatssekretariat. Das IAF war eigentlich nur für die Kontrolle der Vatikanbank zuständig, nicht für die Finanzen des Staatssekretariats. Dessen Angestellte hatten sich aber, laut der Neuen Zürcher Zeitung, an den Chef der Aufsichtsbehörde gewandt, um bei der Aufklärung des Londoner Schlamassels zu helfen. Im Oktober 2019 durchsuchte dann plötzlich die vatikanische Justiz die Räume der Aufsichtsbehörde und des Sekretariats und suspendierte mehrere Mitarbeiter auf beiden Seiten. Es war der Auftakt der Ermittlungen, die nun in den großen Prozess gegen Becciu mündeten. Auch der ehemalige Chefaufseher ist angeklagt. Die 488 Seiten starke Anklageschrift liegt uns vor. Also durchsuchen wir die Kopie nach der Nummer des Kontos, für das Becciu eine Vollmacht hatte, und werden fündig. Da ist beispielsweise eine Auflistung von 9 Zahlungen aus den Jahren 2018 und 2019, die von jenem Konto an eine Firma in Slowenien gingen. Insgesamt 575.000 Euro, immer mit dem gleichen Zweck. Freiwilliger Beitrag für eine humanitäre Mission. Die Ankläger stellen dazu fest, dass nach Überprüfung der slowenischen Firma klar sei, dass sie keine Tätigkeit ausgeübt hat, die auch nur im Entferntesten als humanitär angesehen werden könnte. Vielmehr habe die Eigentümerin der Firma, eine 39-jährige Italienerin, die wie Becciu aus Sardinien stammt, das ganze Geld für Einkäufe ausgegeben. In einem TV-Interview gab sie später zu, dass sie sich von dem Geldregen aus dem Vatikan vor allem Luxusartikel gekauft habe. Italienische Zeitungen spekulieren über ein Verhältnis zwischen der Frau und Becciu, was beide bestreiten. Auch sie ist heute eine der Angeklagten. Und die vatikanische Staatsanwaltschaft argumentiert, dass die Anklage nur erhoben werden konnte, weil man nach Hinweisen der slowenischen Polizei auf die Zahlungen von jenem Credit Suisse-Konto aufmerksam wurde. Sie sind die Beweismittel für den Vorwurf der Veruntreuung. Die slowenische Finanzaufsicht hat offenbar funktioniert, im Gegensatz zur vatikanischen und der in der Schweiz. Die Credit Suisse hat laut Anklage Weisungen ihres vatikanischen Kunden ausgeführt, deren Konsequenzen nun vor Gericht verhandelt werden. Gemeinsam ergeben unsere Daten und die Klageschrift ein eindeutiges Bild. Die Bank hängt mittendrin in diesem Schlamassel. Die Credit Suisse musste nach der Anklage der vatikanischen Staatsanwaltschaft mehrere Konten von Beschuldigten sperren. Das Konto des Staatssekretariats, von dem Kardinal Becciu Gelder veruntreut haben soll, war trotz der Vorwürfe nicht darunter. Die vatikanische Staatsanwaltschaft hätte dann nämlich ein Konto des Vatikans sperren lassen müssen. Das ging offenbar doch zu weit. Papst Franziskus hat inzwischen öffentlich zugegeben, dass es Korruption im Vatikan gebe. Man hat Dinge getan, die nicht sauber zu sein scheinen, sagte er vor Journalisten und verteidigte grundsätzlich, die Einnahmen aus dem Peterspfennig gewinnbringend anzulegen. Wenn sich das Geld vermehre, komme dies ja wieder den Armen zugute, so der Papst. Unter den Gläubigen scheint diese Argumentation nicht zu verfangen. Im vergangenen Jahr gab es Aufrufe, die jährliche Kollekte zu boykottieren. Im Vatikan entzog Franziskus im November 2020 dem Staatssekretariat nach Bekanntwerden des Skandals die Finanzhoheit. Fortan kümmert sich darum die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls, APSA, kurz für Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Ausgerechnet. Denn die APSA steht für ein weiteres dunkles Kapitel der skandalreichen Geschichte des Vatikans. Erst vor wenigen Jahren hatte ein Priester, der jahrzehntelang für die APSA tätig war, bei der italienischen Polizei ausgepackt. Der Mann, der laut Spiegel wegen seiner Vorliebe für 500-Euro-Scheine den Spitznamen Don Cinquecento trägt, gestand, dass die APSA für Geschäfte genutzt worden sei, die wirklich alles andere als korrekt erscheinen. Einige Kardinäle, APSA-Manager und ihre Freunde hätten bei der APSA Nummernkonten gehabt, denn die APSA ist die Zentralbank des Vatikans und wurde als eine Art Schattenbank genutzt. Über diese Geheimkonten habe die erlesene Kundschaft Geld aus dubiosen Quellen ganz einfach transferieren können. Ihr Name nämlich tauchte im internationalen Geldverkehr nicht auf, sondern nur der APSA. Auch die APSA sehen wir in den Daten. Sie hatte seit Jahren mindestens 2 Konten bei der Credit Suisse. Auf Nachfrage bestätigte die Pressestelle des Heiligen Stuhls die Existenz des Kontos. Es sei 1930 nach den Lateranverträgen gegründet worden. Das Konto dient der umsichtigen Verwaltung des Vermögens des Heiligen Stuhls und das Geld stamme ursprünglich aus den Kompensationen des italienischen Staates, aus den Erträgen der hoheitlichen Finanzaktivitäten und des Vermögens der APSA sowie aus Spenden verschiedener Art. Noch im Jahr, nachdem der Skandal um die Geheimkonten der APSA aufgeflogen war, lagen darauf mehr als 66 Millionen Franken. 18. Zu viele faule Äpfel. Während unserer Recherche hören wir von einer Quelle aus den Vereinigten Staaten, dass sich der US-Senat mit der Credit Suisse beschäftigt. Schon wieder. Seit dem verheerenden Bericht 2014 sind nur wenige Jahre vergangen. Die Bank musste sich entschuldigen und damit war die Sache erstmal erledigt. Nun aber hat der US-Senat, besser gesagt der einflussreiche Finanzausschuss, eine neue Untersuchung gegen die Schweizer Bank eingeleitet. Auf Geheiß des Ausschussvorsitzenden, des demokratischen Senators Ron Wyden, sollen Ermittler dem Verdacht nachgehen, dass die Credit Suisse ihre Versprechen gebrochen hat. 2014 hatte der damalige Credit Suisse-Chef Brady Dugan, der die Bank ein Jahr später verließ, unter Eid versprochen, dass künftig alle Bankkunden, die irgendwelche US-Verbindungen hätten, nachweisen müssen, dass sie sich im Einklang mit US-amerikanischem Steuerrecht befinden. Nur wer das mache, könne Kunde der Credit Suisse sein. Dugan wiederholte dieses Versprechen sogar noch einmal, leicht variiert. Es sei klar, dass Schweizer Banken nur Vermögen von US-Kunden verwalten könnten, die belegt hätten, sich an das US-Steuerrecht zu halten. Und dann wiederholte er es noch ein drittes Mal, wieder leicht umformuliert. All diese Konstrukte oder alles andere müsste vollkommen vereinbar mit allen US-Steuergesetzen sein. Es war ein großes Versprechen, das durch die Variationen scheinbar keine Hintertüren offen ließ. Aber mittlerweile bestehen erhebliche Zweifel, ob sich die Bank daran gehalten hat. Denn ein früherer Mitarbeiter der Bank, einst arbeitete er am Israel-Desk der Credit Suisse, also in jener Abteilung, die für israelische Kunden zuständig ist, behauptet, das Geschäft mit dubiosen US-Kunden gehe weiter. Noch im selben Jahr, in dem Brady Dugan vor dem US-Senat sein großes Versprechen abgegeben hat, meldete sich der Banker bei der Steuerabteilung des US-Justizministeriums mit einem Hinweis. Es gebe da einen US-israelischen Doppelstaatler namens Dan Horsky, einen pensionierten Wirtschaftsprofessor, der Geld vor den Steuerbehörden verstecke. 200 Millionen Dollar befänden sich auf einem Konto der Credit Suisse. US-Ermittler gingen dem Fall nach und wurden tatsächlich fündig. Der pensionierte Wirtschaftsprofessor bekannte sich kurze Zeit später schuldig, den amerikanischen Staat mit Hilfe der Credit Suisse betrogen zu haben. Er wurde zu 7 Monaten Haft verurteilt und musste mehr als 100 Millionen Dollar an Steuernachzahlungen und Strafe begleichen. Damit aber nicht genug, denn laut dem Whistleblower war Horsky kein Einzelfall. Im Februar 2021 reichte der ehemalige Bankmitarbeiter in Virginia Klage ein. Es handelt sich um ein Verfahren nach dem sogenannten False Claims Act, einer amerikanischen Spezialität. Demnach kann eine Zivilperson im Namen des US-Staates Klage erheben, wenn ein Unternehmen gegenüber der US-Regierung, zum Beispiel dem Senat, falsche Angaben gemacht hat. Wird das Unternehmen tatsächlich verurteilt, stehen dem Initiator des Verfahrens bis zu 30% der Strafe zu. In diesem Fall behauptet der Kläger, dass die Strafzahlungen der Credit Suisse im Jahr 2014 nicht hoch genug ausgefallen sind, weil sie auf der Annahme beruhten, die Credit Suisse habe alle Schwarzgeldkonten amerikanischer Kunden offengelegt. Diese Annahme sei jedoch falsch. In einigen Fällen gehe das Verstecken bis heute weiter, heißt es in dem Gerichtsdokument. Wir erfahren von Personen, die mit dem Fall vertraut sind und unter dem Siegel der Verschwiegenheit mit uns gesprochen haben, dass bereits mehrere Credit Suisse-Banker befragt worden seien und unter anderem das Südamerika-Desk der Credit Suisse im Fokus stehe. Der Verdacht laute: Südamerikanische Kunden mit zwei Staatsbürgerschaften oder mehr, die aber auch einen für die US-Behörden maßgeblichen US-Pass hatten, seien nicht als US-Amerikaner behandelt worden. Etliche Millionen Dollar bisher unversteuerte Anlagevermögen seien schon zum Vorschein gekommen. Die Credit Suisse wollte sich dazu nicht äußern. Wir hören von einer Quelle, dass Credit Suisse gegenüber US-Ermittlern von einzelnen Rogue-Bankern spricht, also von ein paar bösartigen Bankern, die aus der Reihe getanzt seien. Wer genau der Kläger, also der ehemalige Bankmitarbeiter ist, der das aktuelle Verfahren angestoßen hat, ist nicht bekannt. In den Gerichtsunterlagen wird die Person John Doe genannt, das amerikanische Pendant zu Max Mustermann. Der Grund dafür ist wieder einmal das Schweizer Bankgeheimnis. Den Kläger würde Strafverfolgung nach den Gesetzen des Schweizer Bankgeheimnisses und des Schweizer Strafrechts erwarten, wenn seine Identität veröffentlicht würde, heißt es in der Klage. In den Gerichtsunterlagen finden wir dafür den Namen seines Anwalts. Er heißt Jeffrey Nieman und hat Erfahrung im Umgang mit Schweizer Banken. Einst ist er auf Seiten des US-Justizministeriums gegen die UBS vorgegangen. Heute arbeitet er für eine Kanzlei in Miami. Der Fall des Credit Suisse Whistleblowers ist sein derzeit größter Fall. Was uns zu der Frage bringt, ist sein Mandant womöglich unsere Quelle, Soporific Debtor? Wir haben leider immer noch nichts von ihr gehört. Etliche Wochen sind vergangen, seit wir unsere Nachricht auf Twitter verbreitet haben. Aber niemand hat geantwortet. Es gab zwar ein paar neugierige Nachfragen, die aber kamen von unseren Followern. Und nichts deutet darauf hin, dass einer oder eine von ihnen Soporific Debtor ist. Wir schreiben den US-Anwalt also an, erzählen ihm von unseren Panama Papers-Recherchen, schicken ihm einen New York Times-Artikel, in dem beschrieben wird, wie die Quelle der Panama Papers einst mit uns in Kontakt kam. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Anliegen. Wir würden gerne mit seinem Mandanten Kontakt aufnehmen. Nieman antwortet prompt: Lasst uns versuchen, diese Woche zu sprechen, damit ich verstehen kann, wie ich euch helfen kann. Es wird ein kurzes, aber sehr hilfreiches Gespräch. Wie sich herausstellt, vertritt Nieman nämlich nicht nur einen, sondern mehrere Credit Suisse Whistleblower, also Personen, die Missstände aufdecken wollen, auf die sie bei der Bank gestoßen sind, vermutlich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind wichtige Nachrichten für uns. Da lauert möglicherweise neuer Sprengstoff für die Bank. Wie viele Personen Nieman gegen die Credit Suisse vertritt, will er nicht offiziell sagen. Dafür willigt er ein, seine Mandanten zu fragen, ob einer oder eine von ihnen jemals mit der Süddeutschen Zeitung in Kontakt war und womöglich gar Informationen geschickt hat oder ob sie mit uns sprechen würden. Wir versuchen in der Zwischenzeit mehr herauszufinden und rufen Mitarbeiter von Abgeordneten an und wir sprechen mit Männern und Frauen, von denen wir wissen, dass ihnen nichts entgeht, was sich im US-Senat tut. Schnell ist klar, die neue Klage des Credit Suisse Whistleblowers John Doe hat den demokratischen Ausschussvorsitzenden Ron Wyden aufhorchen lassen. Wenn die Credit Suisse nämlich tatsächlich nach 2014 weiterhin US-Kunden geholfen haben sollte, Geld vor dem Fiskus zu verstecken, hätte die Bank gegen die Vereinbarungen mit der US-Justiz verstoßen. Dann müsste die Bank zu der bereits veranschlagten Milliardenzahlung möglicherweise mehrere hundert Millionen Dollar zusätzlich zahlen. Wir erfahren auch von einem Schreiben des Vorsitzenden des Finanzausschusses Ron Wyden, das direkt an den derzeitigen Credit Suisse-Chef Thomas Gottstein gegangen sein soll. Ende 2021 trafen Anwälte der Credit Suisse offenbar auch Ermittler des Senats zu Gesprächen. Die Bank wollte sich dazu auf Nachfrage nicht äußern. Einige Wochen später sprechen wir per Videocall erneut mit Jeffrey Nieman. Während bei uns der erste Schnee fällt, sitzt er in Miami im Kurzarmhemd vor seiner Kamera. Im Hintergrund piepst der Geschirrspüler. Nieman erzählt, dass er in der Zwischenzeit mit seinen Mandanten gesprochen habe und keiner von ihnen habe uns jemals Informationen geschickt oder wolle jetzt mit uns reden. Soporific Debtor muss demnach jemand anderes sein. Oder er oder sie will sich auch niemandem gegenüber nicht zu erkennen geben. Wir kommen darauf zu sprechen, dass die Bank gern behauptet, bei den aktuellen Problemen gehe es um bösartige Banker. Neiman gluckst und kontert mit der Frage, ab wie vielen bösartigen Bankern hat man eigentlich eine bösartige Bank? Tatsächlich ist diese Frage wichtig. Es ist für jede Institution schwierig zu verhindern, dass sich einzelne bösartige Mitarbeiter falsch verhalten, gegen Regeln verstoßen, keine Grenzen akzeptieren. Das gilt für die Credit Suisse genauso wie für das US-Militär oder die katholische Kirche. Und doch tragen alle diese Institutionen Verantwortung, wenn in ihnen ein System wachsen konnte oder gar wachsen sollte, das Fehlverhalten nicht bestraft und in manchen Fällen sogar belohnt. Die katholische Kirche versagte über Jahrzehnte darin, Priester für sexuellen Missbrauch zu bestrafen und auszuschließen, mit furchtbaren Folgen für die Opfer. In der US-Armee entwickelte sich während des Irakkrieges aus dem von ganz oben angeordneten Einsatz von Folter ein Selbstbild der Truppen, in dem Gewaltexzesse wie jene im Foltergefängnis von Abu Ghraib toleriert und im Zweifel gedeckt wurden. Als der Missbrauchsskandal in der Kirche und der Folterskandal von Abu Ghraib öffentlich wurden, verteidigten sich beide Institutionen auf frappierend gleiche Art und Weise. Sie betonten, dass es einzelne Individuen gewesen seien, die das Vertrauen der jeweiligen Institutionen missbraucht hätten. Nach Abu Ghraib sprach US-Präsident George W. Bush von einigen faulen Äpfeln, die für die Verbrechen verantwortlich seien. Fast gleichlautend bezeichnete auch die New Yorker Diözese die Täter innerhalb der Kirche als ein paar faule Äpfel. Insofern wäre eine Verteidigung von Seiten der Credit Suisse, wie unsere Quelle sie uns schildert, also dass es nur ein paar bösartige Banker gewesen seien, eine Fortsetzung dieser Tradition. Die Logik dahinter ist einfach. Wenn es nur ein paar bösartige Einzelne sind, gibt es keinen Grund, die Institution selbst in Zweifel zu ziehen. Die Frage wird am Ende also lauten, wie sieht es in der Credit Suisse aus? Hat die Bank es geschafft, ein bis vor 20 Jahren noch fast normales Verhalten, Beihilfe zur Steuerhinterziehung von ausländischen Bürgern nämlich, in ihrer Institution als unerwünscht zu stigmatisieren? Und dieses Verhalten damit für alle ihre Berater klar als nicht tolerierbar zu markieren? Oder wurde im Zweifel ein Auge zugedrückt, wenn Einzelne weitermachten oder ganze Gruppen? Unsere Daten belegen, dass die Bank nicht verhindern konnte, dass selbst noch im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ähnliche Dinge wie zuvor passierten. Die neuen Fälle in den USA könnten darauf deuten, dass dieses Versagen bis in die jüngste Vergangenheit andauerte. Neiman bezweifelte uns gegenüber, dass die Credit Suisse ihr Verhalten ernsthaft und ausreichend geändert hat. Die Bank habe bisher wirklich keine Schmerzen für ein Verhalten spüren müssen, von dem sie selbst zugab, dass es kriminell war. Solange die Credit Suisse nicht ernsthaft zur Verantwortung gezogen würde von den Aufsichtsbehörden, werde sie so weitermachen, wie es ihr passe. Nach all den immer noch höheren Rekordstrafen, den Hunderten von Millionen, die Credit Suisse, Deutsche Bank und andere große Player im Finanzwesen zahlen mussten, was sind empfindliche Strafen, die ein Umdenken auch der Institute bewirken könnten? Neiman hat darauf eine einfache Antwort. Man wird eine Banklizenz in einem größeren Rechtssystem entziehen müssen, um diesen Banken die Botschaft zu übermitteln, wir meinen es ernst. Andernfalls, meint er, seien die Strafen nur Betriebskosten. Und am meisten würde eine international tätige Bank der Verlust der US-Bankenlizenz schmerzen. Allerdings werden Ermittler und Anwälte wie Neiman, selbst wenn sie in den USA tätig sind, durch das Schweizer Bankgeheimnis in ihrer Arbeit behindert. Wie berichtet, geht jeder Whistleblower das Risiko ein, strafrechtlich verfolgt zu werden, weswegen die meisten ihren Namen geheim halten wollen. Dieses Gesetz dämonisiert diejenigen, die gute Informationen liefern, mit denen man Korruption aufdecken kann, sagt Neiman. Antiquierter geht es kaum in unserer heutigen Welt. Natürlich hat Jeffrey Neiman als Anwalt eines Whistleblowers Eigeninteressen. Er möchte das Beste oder das meiste, schließlich geht es auch um Geld, für seine Mandanten herausholen und er möchte Aufmerksamkeit. Er warnt vor Repressionen gegen Whistleblower. Diese Stimmen wurden buchstäblich zum Verstummen gebracht, ihnen die Münder mit Klebeband zugeklebt, sie unterdrückt. Und zwar mit einer brachialen Warnung. Wenn du deinen Mund öffnest, werfen wir dich ins Gefängnis. Es sei im Interesse der Bank, Whistleblower zu ermutigen, Verstöße intern zu melden, in dem Wissen, dass dieses Verhalten gestützt und gefördert würde. Derzeit sei aber das Gegenteil der Fall. Und solange sich das nicht ändere, würden auch die Anreize bleiben, diese problematischen Konten weiter zu bedienen. Wir sind gespannt, wie sich Jeffrey Niemans Fälle entwickeln werden. Ob die Whistleblower nicht doch irgendwann entscheiden, im Licht der Öffentlichkeit ihre Vorwürfe zu wiederholen. Wir stünden bereit. Fürs Erste vereinbaren wir, in Kontakt zu bleiben. Dann legen wir auf. Eines ist uns mittlerweile klar geworden. Für die Credit Suisse könnte die Frage, ob sie nach 2014 noch steuerunehrliche US-Kunden gehabt hatte, entscheidend werden. Denn sollte die Bank tatsächlich weiterhin Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen haben und dabei nun ertappt werden, muss sie neben einer hohen Strafe tatsächlich mit dem Entzug der amerikanischen Bankenlizenz rechnen. Jeffrey Niemann ist mit seiner Einschätzung da nicht allein. Wir hören das auch aus dem US-Senat. Wir nehmen uns deshalb nochmal die Daten von Soporific Debtor vor. Tatsächlich haben wir mehr als 100 Amerikaner und Amerikanerinnen gefunden, die nach Ende 2014 noch ein Konto hatten. Das ist eine Menge. Zumal wir ja von verschiedenen Quellen gehört haben, dass die Credit Suisse bei Doppelstaatlern, wie etwa dem Wirtschaftsprofessor Dan Horsky, nicht immer auch die amerikanische Staatsbürgerschaft in das System eingetragen haben soll. Wir schauen uns also unsere Amerikaner genauer an. Keiner von ihnen lebt laut den Credit Suisse-Unterlagen in den USA. Stattdessen wohnen sie in China, Kenia, den Philippinen, Thailand, der Ukraine oder Ägypten. Aber ob sie ein US-Bürger sind oder ein hier ansässiger Ausländer, der außerhalb der Vereinigten Staaten lebt, auf ihr weltweites Einkommen ist US-Einkommenssteuer fällig, egal wo sie leben. Lesen wir auf der Homepage der US-Steuerbehörde IRS. Demnach wären alle unsere US-Bürger in den USA steuerpflichtig. Ob sie ihr Konto offengelegt haben, sehen wir in unseren Unterlagen leider nicht. Und die IRS äußert sich grundsätzlich gegenüber Journalisten nicht zu solchen Angelegenheiten. Wir haben viele Fragen und würden sie gern unserer Quelle stellen, aber leider haben wir immer noch keinen Kontakt. Und während der Tag, an dem wir die Credit Suisse mit unseren Vorwürfen konfrontieren wollen, immer näher rückt, steigt auch unsere Nervosität. Die Vorstellung, dass wir die Credit Suisse anschreiben und in der Bank dann die fieberhafte Suche nach dem Leck beginnt, während unsere Quelle noch gar nicht weiß, dass nach ihr gesucht wird, ist beunruhigend. Daher entscheiden wir uns, es nochmal auf Twitter zu versuchen. An die Person, die uns über SecureDrop Informationen von großem öffentlichem Interesse über ein europäisches Finanzinstitut übermittelt hat, bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang. Wir danken Ihnen. Passen Sie auf sich auf. Innerhalb von 24 Stunden hat der Tweet etwa 3000 Likes, aber von Soporific Debtor fehlt weiterhin jede Spur. 19. Fehler im System. Ein wichtiger Schritt in jeder Recherche ist ein Spiel, das niemandem Spaß macht, aber sehr wichtig ist. Es heißt, tu so, als wärst du die Gegenseite. Die Anleitung lautet, zieh an jedem losen Faden, der irgendwo hervorlugt, und schaue, ob sich dahinter nicht etwas verbirgt, was eine Schwäche der Geschichte sein könnte. Suche nach Gegenargumenten zu deiner Recherche. Nach Mängeln, nach brüchigen Erklärungen. Finde ein Gegennarrativ, das sich gut durchziehen lässt. Stelle alles in Frage, jede Annahme, jeden noch so logischen Schluss, jede Quelle, jedes Dokument. Die Logik dahinter ist, wenn wir es nicht tun, die andere Seite wird all das tun und dann kann eine unangenehme Überraschung warten. Schlimmstenfalls sogar eine, die einen groben Fehler aufdeckt, den wir selbst hätten entdecken können oder müssen. Ein Gegennarrativ, das wir erwarten, geht so. Diese ganze Recherche zielt auf Sensationslust und bedient alte Vorurteile gegen die Schweiz. Längst ist die Credit Suisse eine andere Bank, längst sind die Schwächen behoben, längst gelten andere Regeln. Das hat die Bank fest versprochen. Und das Interessante an dieser Erzählung ist, dass sie teilweise stimmt. Es ist von außen nur schwer zu bestimmen, zu welchen Teilen. Denn sicherlich ist die systematisch betriebene, aggressive Beihilfe zur Steuerhinterziehung Vergangenheit. Sicherlich wird stärker nach Geldwäsche gefahndet und ganz sicher hat der automatische Informationsaustausch die Steuerhinterziehung für Bürger bestimmter Länder, darunter Deutschland, sehr viel schwerer gemacht. Und gerade die Deutschen, die früher in Scharen mit ihrem Geld in die Schweiz fuhren, haben sich in den vergangenen Jahren in Scharen selbst angezeigt. Auf den Punkt gebracht wird man uns vorhalten, was die Journalistinnen und Journalisten da präsentieren, ist kalter Kaffee, eine längst nicht mehr aktuelle Geschichte. Wir werden mit unseren Recherchen dagegenhalten. Und wir werden darauf verweisen, dass bei jedem Versprechen erstmal Vorsicht angebracht ist. Und die Erfahrung hat uns gelehrt, bei großen Versprechungen großer Banken zumindest genauso große Vorsicht walten zu lassen. Seit mindestens 10 Jahren erklärt die Credit Suisse, sie wolle keine Gelder von Kriminellen mehr haben. Und doch konnte der korrupte, geständige und rechtskräftig verurteilte Siemens-Manager Eduard Seidel 10 Millionen auf ein Konto einzahlen und das Konto behalten, bis in die jüngste Zeit. Die Credit Suisse wiederholt gebetsmühlenartig, wie wichtig die Umwelt doch sei, und gewährt dann einer wegen krasser Umweltverschmutzung verurteilten Firma ein Konto. Der gesellschaftlichen Verantwortung ist ein ganzes Kapitel in den Unternehmensleitlinien gewidmet, und doch konnten Autokraten und ihre Familien, Geheimdienstchefs und Foltergeneräle, mutmaßliche Mafiosi und andere Kriminelle über Jahre ihre Millionen auf Credit Suisse-Konten verstecken. Wann immer in den vergangenen Jahren Kritik an Schweizer Banken laut wurde, war die Verteidigungslinie ähnlich. Alles Schnee von gestern. Heute ist alles besser. Die Schweiz fahre eine Weißgeldstrategie. Es gebe den automatischen Informationsaustausch. Alles gut. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Und tatsächlich war dem bisher wenig entgegenzusetzen. Alle Skandale, die öffentlich wurden, betrafen einzelne Fälle, einzelne Kontoinhaber und ihre einzelnen Berater. Wir aber sind die ersten Journalisten, die Informationen zu vielen Kunden der Credit Suisse in Händen halten. Es sind nicht nur Dutzende, nicht Hunderte, sondern Tausende. Und je mehr wir zu jedem Einzelnen von ihnen recherchieren, umso klarer wird, dass die Credit Suisse offenbar den Profit über die Sorgfalt gestellt hat. Anders lassen sich die vielen Fälle dubioser oder gar krimineller Kunden schlicht nicht erklären. In den Daten stoßen wir beispielsweise auf eine Frau namens Rano Ramatova. Sie hatte von 2010 bis 2015 ein Firmenkonto bei der Credit Suisse. Die Bank vermerkte, dass Rano Ramatova usbekische Staatsbürgerin ist, auch dass sie in Usbekistan lebt. Was wir in den Daten nicht sehen, ob der Bank klar war, wer Ramatova ist, nämlich die Frau von Achilbay Ramatov, damals Chef der usbekischen Eisenbahngesellschaft. Der staatliche Eisenbahnbau ist in vielen Ländern bekanntermaßen notorisch korruptionsanfällig, wie andere Branchen, in denen sehr hohe Staatsaufträge vergeben werden. Im Eisenbahnbau geht es oft um 2- oder gar 3-stellige Millionensummen. Da reicht es Menschen, die an zentralen Stellen Entscheidungen treffen können, schon nur ein paar Prozent Kommission einzufordern, um märchenhaft reich werden zu können. 5% von 80 Millionen Euro sind 4 Millionen Euro. 2,5% sind 2 Millionen Euro. Sogar 1%, also 800.000 Euro, würden jemanden sehr reich machen und wohl genügen, um in Usbekistan zu den reichsten Menschen des Landes zu gehören. Und wäre ein kaum ins Gewicht fallender Betrag für eine Baufirma, die dafür einen dicken Auftrag einstreicht. Wie gesagt, die Problematik ist bekannt, weswegen Firmen, die auf Compliance und Geldwäschebekämpfung spezialisiert sind und für ihre Kunden, etwa Banken, Risikobewertungen vornehmen, auch eine ganz bestimmte Risikogruppe ausgemacht haben. Senior Executives of State-Owned Corporations, also leitende Angestellte von Staatsbetrieben. So ist es definiert von der wichtigen Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF, dem international führenden Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die Personen dieser Gruppe leitende Angestellte von Staatsbetrieben, gelten als PEPs, als politisch exponierte Persönlichkeiten, die wir hier in diesem Buch ja schon eingeführt haben. Über den Konten aller PEPs und ihren nahen Verwandten muss in jeder Bank eine fette, rote, weithin sichtbare Warnleuchte angebracht sein, bildlich gesprochen. Bei ihnen muss besondere Sorgfalt verwendet werden. Noch dazu, wenn eine solche Person nicht in Deutschland bei der Deutschen Bahn oder in der Schweiz bei den Schweizerischen Bundesbahnen arbeitet, sondern in Usbekistan bei der usbekischen Eisenbahngesellschaft. Denn in Usbekistan ist Korruption weit verbreitet. Das Land belegt auf dem Korruptionsindex von Transparency International Rang 146 von 170. Es ist demnach eines der korruptesten Länder der Welt. All das sollte für jede Bank seit 20 Jahren mindestens Standard sein. Es ist fast die Minimalanforderung. Und jetzt wird es richtig interessant. Wir finden nämlich heraus, dass nicht nur Rano Ramatova auf das bei der Credit Suisse laufende Firmenkonto Zugriff hat, sondern auch ein usbekischer Geschäftsmann. Dessen Firma wiederum ist einer der größten Auftragnehmer der usbekischen Eisenbahngesellschaft. Jeder Geldwäschebeauftragte einer Bank, jede Mitarbeiterin der Compliance-Abteilung muss spätestens jetzt die fette rote Warnleuchte einschalten. Die Frau von Achilbay Ramatov, jenes Mannes, der seit 2002 über Staatsaufträge im Eisenbahnsektor entscheidet, hat demnach ein gemeinsames Konto mit einem Geschäftsmann, der von der von ihrem Mann geleiteten Eisenbahngesellschaft lukrative Aufträge bekam. Auf dem Konto lagen knapp 1 Million Dollar. Nicht nur für usbekische Verhältnisse ein kleines Vermögen. Laut der Deutschen Staatlichen Gesellschaft für Außenwirtschaft betrug das Pro-Kopf-Einkommen in der Hauptstadt etwa 2000 Dollar im Jahr, auf dem Land sogar nur 500 Dollar. Aus unseren Daten geht leider nicht hervor, woher das Geld auf Ramatovas Firmenkonto stammt. Staatliche Antikorruptionsermittler würden sich ein solches Konto aber sicherlich sehr genau anschauen. Sie würden es auf Interessenskonflikte abklopfen, auch auf Korruption. Aber, und das ist der Knackpunkt, dafür müssten Sie erst einmal von dem Konto erfahren. Usbekistan ist allerdings eines von mehr als 90 Ländern weltweit, mit denen die Schweiz bis heute kein Abkommen zum Informationsaustausch geschlossen hat. Zwar gibt es ein solches Abkommen mit der Europäischen Union, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien, aber eben nicht mit Usbekistan. Ein weiteres Land, das bis heute keinen Informationsaustausch mit der Schweiz hat, ist Tadschikistan. Aus dem zentralasiatischen Land stammt Kasim Kasimov, der den uns vorliegenden Dokumenten zufolge 2004 ein Konto in der Schweiz eröffnete, auf dem zeitweise rund 5 Millionen Euro lagen. Als er das Konto eröffnete, war Kasimov bereits mehrere Jahre Abgeordneter im tadschikischen Parlament. 2008 wurde er Agrarminister. Und sowohl Abgeordneten als auch Ministern ist es in Tadschikistan seit 2002 verboten, Konten im Ausland zu führen. Die Credit Suisse hätte mit ihm eigentlich keine Geschäfte machen dürfen, denn die Schweizer Banken haben in ihrem Verhaltenskodex vereinbart, die Bank darf keine aktive Beihilfe zum Kapitaltransfer aus Ländern leisten, deren Gesetzgebung die Anlage von Geldern im Ausland einschränkt. Kasim Kasimov selbst hätte in Tadschikistan mit Ermittlungen rechnen müssen. Aber auch hier gilt, dafür hätten die tadschikischen Behörden erst einmal von dem Konto erfahren müssen. Dafür brauchte es aber erst ein Leak wie dieses. Und während wir diese Zeilen schreiben, werden im Nachbarland Tadschikistans, in Kasachstan, Demonstrierende niedergeschossen. Seit einigen Tagen gibt es Proteste. Ausgelöst durch erhöhte Benzinpreise, aber befeuert von der Unzufriedenheit der Menschen, in einem korrupten System zu leben. Aus friedlichen Protesten sind innerhalb kurzer Zeit blutige Straßenschlachten geworden. Nun hat der autoritär regierende Präsident Kasym Schumart Tokajew die Armee angewiesen, ohne Vorwarnung auf Menschen zu schießen, die protestieren. Tokajews Ex-Frau, die für eine Anfrage nicht zu erreichen war, wiederum taucht in unseren Daten auf. Sie hatte, laut der Credit Suisse-Daten, 1998, als sie noch mit ihm liiert und dieser bereits kasachischer Außenminister war, ein Schweizer Konto eröffnet. Mit dem gemeinsamen Sohn, der damals noch im Teenageralter war, verfügte sie über 1,5 Millionen Schweizer Franken. Erst 2011 wurde das Konto geschlossen. Kasachstan hat seit dem 1. Januar 2022 ein Abkommen über den automatischen Austausch, aber das Regime von Langzeitdiktator Nazarbayev, der bis 2019 Präsident war und danach als Führer der Nation im Hintergrund die Fäden zog, hat über Jahrzehnte mithilfe internationaler Banken das Land geplündert und in eine Situation geführt, in der Menschen nur noch Gewalt für ein wirksames Mittel gegen die Herrschenden halten. Die traurige Konsequenz jahrzehntelanger Kleptokratie scheinen Gewalt und Tod zu sein. Diktator Nazarbayev war übrigens der Mann, der 2019 überraschend zurücktrat und die Hauptstadt des Landes nach seinem Vornamen Nur-Sultan benennen ließ. Natürlich sicherte er sich und seiner Familie umfassende Immunität für die Zeit nach seinem Rücktritt. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb im Januar 2022 über Nazarbayev, er habe von Beginn weg kaum einen Unterschied zwischen seinem eigenen Vermögen und jenem des Staates gemacht. Besonders seine eigene Familie profitierte vom direkten Zugriff auf die staatlichen Besitztümer. Seine Tochter Darira, ebenfalls Politikerin und Managerin in Staatsunternehmen, war laut unserer Daten, Überraschung, ebenfalls Kundin der Credit Suisse-Gruppe, und zwar 2008 bis 2012, als längst der Verdacht im Raum stand, dass die Familie Staatsgelder veruntreut. Vor einigen Jahren wollte sie, das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, eine Schweizer Privatbank kaufen. Sie hatte Firmenbeteiligungen verkauft und bemerkenswerte 325 Millionen Dollar auf der hohen Kante, aber der Erwerb einer eigenen Bank platzte. Ob die Präsidentenfamilie einer korrupten Autokratie vom automatischen Austausch betroffen wäre, ist wohl eine ganz andere Frage. Autokratien sind vermutlich nicht die idealen Teststaaten für den automatischen Informationsaustausch, auf den Schweizer Regierung und Schweizer Banken oft verweisen und betonen, dass dieser ein wirksames System gegen Schwarzgeld sei. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass es darin grundsätzliche Fehler gibt. Das beginnt schon damit, dass die Schweiz derartige Abkommen vor allem mit reichen und mächtigen Ländern geschlossen hat. Die ärmsten und korruptesten Länder fehlen. Dabei sind es laut Experten genau diese Länder, aus denen mittlerweile mutmaßlich das meiste Schwarzgeld in die Schweiz abfließt. Um das einmal ganz plakativ zu machen, Luxemburg, Singapur und Irland gelten, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, als die reichsten Länder der Welt. Alle drei haben einen Informationsaustausch mit der Schweiz. Die drei ärmsten Länder der Welt, Burundi, Südsudan und die Zentralafrikanische Republik, hingegen nicht. Die drei laut Korruptionsindex von Transparency International am wenigsten korrupten Länder der Welt, Neuseeland, Dänemark und Finnland, haben einen Informationsaustausch. Drei der korruptesten Länder der Welt wiederum, Syrien, Südsudan, Somalia, fehlen auf der Liste. Kritiker, etwa Experten vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, sprechen daher von einer Zebra-Strategie der Schweiz. Mit den reichen und mächtigen Ländern der Welt gibt es Weißgeldgeschäfte. Aus Entwicklungsländern, die nicht am Informationsaustausch teilnehmen, fließt derweil mutmaßlich weiterhin das Schwarzgeld. Was jene Länder ohne Informationsaustausch angeht, habe sich im Vergleich zur Vergangenheit nichts geändert, sagt der Schweizer Historiker und Bankenexperte Sebastian G. Das bedeutet, dass Schweizer Bankiers den Reichen in diesen Ländern immer noch dabei helfen, ihr Vermögen vor den Steuerbehörden in ihrem eigenen Land zu verstecken. Und in unseren Daten haben wir tausende Bankkunden, die aus Ländern stammen, die bis heute keinen Informationsaustausch mit der Schweiz haben. Wenn diese Kunden ihre Schweizer Konten nicht freiwillig offenlegen, erfahren die Behörden ihrer Heimatländer nichts. Und warum sollten sie das tun? Es scheint, dass die Schweiz für die steuerunehrlichen Bürger vieler Länder wenig von ihrem Reiz verloren hat. Die Öffentlichkeit kann die Wirksamkeit des Informationsaustausches nicht überprüfen. Die Schweizer Behörden verraten nicht einmal, wie viele Konten an welches Land gemeldet wurden. Nur eine Gesamtzahl. 2021 wurden demnach Daten zu etwa 3,3 Millionen Schweizer Konten weitergegeben. Zum Vergleich: 2014 hatte allein die Credit Suisse 2,1 Millionen Kunden. Und es gibt noch mehr als 200 weitere Schweizer Banken. Aber selbst für Kunden aus Ländern, die mit der Schweiz Informationen austauschen, bietet das System noch Schlupflöcher. So müssen nur Schweizer Banken Daten austauschen, aber nicht automatisch alle ihre ausländischen Dependancen. Daten von Kunden einer Credit Suisse-Filiale in einem Land ohne Informationsaustausch bleiben also weiterhin geheim, selbst wenn die Kontoinhaber etwa Deutsche sind. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum die Credit Suisse zwar gerne von Geschäftsaktivitäten in ca. 50 Ländern schwärmt, aber auf Anfrage nicht verraten will, welche Länder es sind. Vor einem weiteren Schlupfloch hat uns schon der Julius Baer-Whistleblower Rudolf Elmer bei unserem Besuch gewarnt. Der Austausch funktioniert nur, wenn Sie mit Ihrem eigenen Namen ein Konto in der Schweiz haben. Denn die Schweizer Behörden tauschen die Informationen mit dem Land aus, in dem der Kontoinhaber ansässig ist. Ist der Kontoinhaber aber eine Firma, eine Stiftung oder ein Trust mit Sitz in bestimmten Steueroasen, läuft der Informationsaustausch ins Leere. Denn mit Steueroasen wie den britischen Jungferninseln, den Bahamas oder den Kaimaninseln hat die Schweiz zwar Abkommen zum Informationsaustausch geschlossen und verkündet dies auch groß auf einer Regierungshomepage, im Kleingedruckten steht dann aber ein wichtiger Hinweis. Es handle sich um ständige, nicht reziproke Jurisdiktionen. Diese Staaten schicken zwar Informationen in die Schweiz, wollen aber selbst explizit keine Auskünfte aus der Schweiz erhalten. Der Informationsaustausch mag auf dem Papier gut klingen, in der Praxis ist er in vielen Bereichen unwirksam. Darauf wies uns unsere Quelle ganz am Anfang unserer Kommunikation hin. Die Situation ermöglicht Korruption und bringt Entwicklungsländer um unbedingt benötigte Steuereinnahmen. Wir würden uns gern ausführlicher mit ihr darüber unterhalten und über einiges andere. Der Veröffentlichungszeitpunkt rückt näher. Es gäbe viel zu besprechen. Soporific Data hat uns zwar aufgefordert, die Daten zu veröffentlichen, und wir trauen ihm oder ihr zu, für seine oder ihre Sicherheit gesorgt zu haben. Aber wohler würden wir uns fühlen, wenn wir noch einmal sprechen könnten, bevor wir tatsächlich auf den Publizieren-Knopf drücken. Doch so oft wir auch unser SecureDrop-Postfach auch prüfen, es findet sich darin einfach kein Lebenszeichen von Soporific Data. Dass er oder sie aufgeflogen ist, halten wir für unwahrscheinlich, denn über die Festnahme oder Kündigung eines Banken-Whistleblowers wäre vermutlich berichtet worden. Ausschließen können wir es aber nicht. Was uns aber etwas ablenkt: Die Kollegen vom OCCRP haben jemanden gefunden, der mit der Credit Suisse noch 2021 in Kontakt war, um ein Konto zu eröffnen, und diese Person hat dem OCCRP den gesamten Mailverkehr überlassen. Die Nachrichten geben einen seltenen Einblick in die aktuellen Verkaufsargumente der Bank. Das fängt schon mit Nummernkonten an. Die gäbe es selbstverständlich noch, erklärt der Bankmitarbeiter in einer E-Mail. In einer Preistabelle werden sie mit 3.000 Schweizer Franken pro Jahr veranschlagt. Aber die Bank lasse Nummernkonten auslaufen, von Phasing out, schreiben sie. Der durch sie gebotene Schutz habe über die Jahre stark nachgelassen. Trotzdem, so beruhigt der Mann von der Credit Suisse, der Vice President im Jobtitel führt, gäbe es ja weiterhin das Schweizer Bankgeheimnis. Und es geht noch weiter. Wenn Geheimhaltung wichtig sei, könne man da noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen einbauen. Statt eines Kontoauszugs könne man etwa ein anonymisiertes Dokument ausstellen. Ohne Namen, ohne Kontonummer, ohne Spuren zum wahren Eigentümer. Da kann die Bank öffentlich noch so oft von Verantwortung reden und davon, dass sie keine kriminellen Gelder bei sich haben will. Wenn Credit Suisse-Mitarbeiter solche Auskünfte erteilen, die eindeutig der Verschleierung zu dubiosen Zwecken dienen, stellen sie die Ernsthaftigkeit dieser Aussagen in Frage. Ähnliches Schindluder lässt sich mit Bankschließfächern treiben, in der Schweiz Schrankfächer genannt, die, wie auch das Käsefondue und Präzisionsuhren, in Asterix bei den Schweizern verewigt wurden. Die Credit Suisse bietet die Fächer in Größen von einem Kubikdezimeter, was einer 1-Liter-Packung Milch entspricht, bis 15.000 Kubikdezimeter an. Das kleinste Schrankfach kostet 200 Schweizer Franken pro Jahr, aber auch da passt mit genügend großen Geldschein 1 Million Euro rein. Wer Edelsteine einlagert, kommt schnell auf einen noch viel größeren Wert. Laut Paolo Bernasconi, einem Ex-Staatsanwalt im Tessin, war das eine der Taktiken von gewieften Bankern, um den automatischen Informationsaustausch zu umgehen. Safes wurden zur Verfügung gestellt, um Edelmetall und Steine zu verstecken, die die Kunden auf Anraten der Bankangestellten mit den unversteuerten, bei den Banken bar abgehobenen Vermögenswerten kaufen. Die Credit Suisse bietet in so ziemlich jeder größeren Filiale Schließfächer an. Wie viele es genau sind, ist Geheimsache. Allein der unterirdische Tresorraum der Züricher Filiale soll 3500 Schließfächer in 10 verschiedenen Größen beinhalten. Die neue Zürcher Zeitung hält 2018 fest, das Schweizer Bankgeheimnis ist Geschichte, aber tief unten in den Kellern der Geldinstitute lebt es in den Bankschließfächern fort. Denn Schließfächer gelten nicht als Bankkonten. Sie werden von den Regularien zum Informationsaustausch nicht erfasst. Was im jeweiligen Fach liegt, weiß nur der Kunde. Zwar sind zum Öffnen Schlüssel von Bankbeamten und Kunden nötig, der Bankbeamte verlässt aber den Raum, sobald der Safe geöffnet ist. Die Credit Suisse verspricht Diskretion durch separate Kundenkabinen und selbst wenn sie wollte, könnte die Bank nicht verraten, was in den Schließfächern liegt. Alle paar Wochen, so erzählt uns ein Insider, werde lediglich von außen gemessen, ob in einem der Fächer womöglich radioaktives Material liegt, solange man keinen faulen Fisch, schon vorgekommen, oder radioaktives Material, bisher wohl nicht, einschließt, gibt es keine Gefahr, entdeckt zu werden. Epilog. Es wird ernst. Am Ende jeder investigativen Recherche kommt der Moment der Konfrontation. Die Person oder das Unternehmen, über die wir etwas enthüllen, erfährt, was wir herausgefunden haben. Es gehört zu unserer Sorgfaltspflicht, die Protagonisten unserer Geschichte anzuhören, sie zu fragen, trifft unser Verdacht zu? Wollt ihr etwas dazu sagen? Wenn sie uns antworten, bilden wir dies in unseren Berichten ab. Das gebietet die Fairness und das deutsche Presserecht. Zusammen mit dem OCCRP und unseren Partnern haben wir mehr als 100 Schreiben an Kunden der Bank vorbereitet. Es ist ein aufwendiges Unterfangen, weil unsere Fragen perfekt formuliert sein müssen. Stimmt alles? Versteht man unser Englisch? Fehlt etwas? Ist der Brief zu lang, zu kurz oder irgendwie missverständlich? In langen Videoschalten diskutieren wir und ändern, verwerfen, schreiben um. Dann brauchen wir auch noch funktionierende E-Mail-Adressen, an die wir die Schreiben schicken können. Zur Not tun es auch Instagram-Accounts oder Facebook-Seiten. Erst nach vielen Stunden Arbeit, in einem Team von 5 Leuten, schicken wir die Anfragen raus. Und unsere internationalen Partner machen das genauso. Wer von uns eine E-Mail bekommt, mit direkten Fragen und oft schweren Vorwürfen, hat selten Lust, mit uns zu reden. Das verstehen wir. Daher rufen wir in manchen Fällen stattdessen erst einmal an, in der Hoffnung, so ins Gespräch zu kommen, bevor die Kommunikation über Presseanwälte läuft. Wenn wir jemanden ans Telefon bekommen, funktioniert das manchmal. Und wenn nicht, haben wir trotzdem ein besseres Gefühl für den Menschen hinter der Geschichte. Für diese Variante entscheiden wir uns im Fall des Siemens-Managers Eduard Seidel. Von ihm haben wir einige Telefonnummern ausfindig machen können. Eine davon war bei WhatsApp registriert und hat sich nachweislich immer wieder ins Telefonnetz in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeloggt. Dort, in Dubai, besaß oder besitzt Eduard Seidel nach unseren Recherchen mehrere Wohnungen, also beschließen wir, unser Glück zu versuchen. Es ist nicht der erste Anruf dieser Art, deswegen kennen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen schon ganz gut. Die beiden wichtigsten Regeln sind: Wir dürfen das Telefonat nicht ohne sein Einverständnis mitschneiden und wir brauchen auf unserer Seite einen Zeugen, damit wir das Gesagte dann auch sicher verwenden können. Wir setzen uns also zu dritt zusammen in einen Raum, schalten Benedikt Strunz, einen Kollegen vom NDR, noch mit dazu und wählen Seidels Nummer. Vor uns auf dem Tisch liegt ein Gesprächsleitfaden. Erst stellen wir alle vor, wir sagen, wer im Raum ist und wer zusätzlich in der Leitung. Dann fragen wir nach seinen Schweizer Konten und speziell nach jenem mit den 54 Millionen Franken. Das ist der Plan. Jemand hebt ab. Mit einem schlichten Hallo. Und wir sagen unseren Spruch auf, dass wir Journalisten sind, und zwar von der Süddeutschen Zeitung, und dass wir mit ihm über seine Schweizer Konten sprechen wollen. Eine Männerstimme antwortet, Ich habe keine Schweizer Konten. Wir fragen nach. Es geht speziell um eines, auf dem im Sommer 2006 mehr als 50 Millionen Schweizer Franken lagen. Der Mann wiederholt, ich habe keine Schweizer Konten. Noch einmal erklären wir, dass es um die Credit Suisse geht und um eines von mehreren Konten, das bei der Credit Suisse lag. Darüber würden wir gerne sprechen mit Ihnen. Woher kam denn das Geld? Aber da ist die Leitung schon tot. Wir versuchen es noch einmal, ohne Erfolg, und sogar ein weiteres Mal, aber niemand hebt mehr ab. Eduard Seidel, der König von Nigeria, ist nicht mehr zu sprechen. Wir wechseln in WhatsApp. Da hatten wir Seidel ja auch gefunden. Auf diesem Kanal schreiben wir ihm eine Nachricht und sagen, dass wir mit ihm gerne über die Konten sprechen würden, die er unseren Recherchen zufolge mit seiner Frau gemeinsam seit den 80ern in der Schweiz hatte und über den Bezug zu Siemens. Ob er wohl ein paar Minuten für uns übrig hätte? Wenig später sehen wir, dass die Nachricht zwei blaue Häkchen bekommen hat. Das bedeutet, sie wurde gelesen. Aber Eduard Seidel antwortet uns nicht. Also schwenken wir um auf unser Standardverfahren und schicken ihm und seiner Frau auf seine private E-Mail-Adresse einen Katalog mit unseren Fragen. Dann heißt es, wie in all den anderen Fällen, nur noch warten. Mail um Mail schicken wir ab, von früh bis spät, an einen Kunden der Credit Suisse nach dem anderen. Das führt, dank Pandemie und Heimarbeit, zu etwas absurden Momenten, wenn man etwa der Familie zuruft, es gebe gleich Abendessen, und dann vor sich hin murmelt, man müsse nur noch dem armenischen Präsidenten eine E-Mail schreiben. Als wir alle Anfragen verschickt haben, wissen etwa 100 Menschen, dass wir zu ihnen recherchieren. Viele von ihnen werden Menschen kontaktieren, die ihnen helfen können. Berater, Anwälte und Pressesprecher. Denn wer uns googelt, findet schnell, was wir vorher so gemacht haben. Sie werden auf die Panama Papers stoßen, auf die Paradise Papers, Swiss Leaks, Luxemburg Leaks, Pandora Papers oder das Pegasus-Projekt. Wir kennen diese Phase aus anderen Projekten und wissen, jetzt wird es spannend und anstrengend. Eine ganze Horde hochbezahlter Anwälte und Krisenberater wird versuchen, für ihre Mandanten das Beste rauszuholen, dass wir unsere Geschichten nicht veröffentlichen. Nicht jede Reaktion wird sachlich sein. Es wird Klageandrohungen geben und taktische Spielchen. Tatsächlich dauert es nicht lang, bis es losgeht. Nach 2 Tagen antwortet uns der armenische Präsident Armen Sarkissian von seiner privaten E-Mail-Adresse aus. Eine erste E-Mail, dann wenige Minuten später eine zweite. Wir haben ihn über das Präsidialamt nach mehreren Konten gefragt, die wir in unseren Daten gefunden haben. Das sei seine Privatangelegenheit, schreibt uns Sarkissian. Er habe die Konten geführt, bevor er Botschafter seines Landes wurde, und deshalb habe er sie nicht deklarieren müssen. Allerdings wurde er 2013 Botschafter in London und mindestens eines seiner Konten war noch bis 2016 offen, was mit Sarkissians Angaben nicht zusammenpasst. Bevor wir aber antworten können, läuft über die Agenturticker eine Nachricht, die uns sofort hellwach werden lässt. Armen Sarkissian hat seinen Rücktritt erklärt. Wir sind perplex. Die Begründung lautet: In dieser für unseren Staat schwierigen Zeit, in der nationale Einheit gefragt ist, sollte die Institution des Präsidenten nicht zum Gegenstand von Klatsch- und Verschwörungstheorien werden. Jetzt sind wir verwirrt. Sarkissian schreibt uns also 2 E-Mails, in denen er alle Vorwürfe zurückweist, und weniger als 1 Stunde später wird bekannt, dass er zurückgetreten ist? Dieser Tag, ein Sonntag, war vermutlich einer der aufreibendsten seiner Amtszeit, und er hat noch die Muße, auf eine Anfrage zu antworten, die er uns gegenüber eher abtut? Unser armenischer Kollege erzählt uns derweil von seiner aktuellen Recherche, wonach Sarkissian heimlich Bürger des Inselstaats St. Kitts and Nevis war. Und dann teilt uns auch noch Armeniens Kommission zur Verhinderung von Korruption mit, dass sie eine Untersuchung zu Sarkissians Finanzen eingeleitet habe. Bevor uns wirklich klar wird, was in Armenien passiert ist, lesen wir schon die nächste interessante Neuigkeit. Die Credit Suisse gibt eine Gewinnwarnung an ihre Aktionäre heraus. In den letzten 3 Monaten des Jahres 2021 hat die Bank einen außerordentlichen Verlust von bis zu 1,6 Milliarden Franken gemacht. Außerdem muss die Bank 500 Millionen Franken für Rechtsstreitigkeiten zurückstellen. Längst ist unsere ganze internationale Gruppe von Nervosität erfasst. Wir haben alle monatelang recherchiert, haben uns in die Daten vergraben, unendliche Stunden in Videokonferenzen miteinander geredet. Wir waren in der Schweiz und in anderen Ländern unterwegs. Wir haben die Fakten geprüft, die Texte geplant und das Buch geschrieben. Und wir haben uns wieder und wieder mit unseren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten über das Material gebeugt und alles auf die Probe gestellt. Was danach übrig bleibt, ist der Kern unserer Recherche. Um den geht es jetzt. Einige Tage, nachdem ihre Kunden Post von uns bekommen haben, ist nun die Credit Suisse selbst dran. In dem Schreiben an die Bank, das wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des OCCRP redigieren, haben wir über 200 detaillierte Fragen zusammengetragen zu allen unseren Vorwürfen, also etwa, dass die Credit Suisse über Jahrzehnte Diktatoren, Betrügern, korrupten Beamten und anderen Kriminellen Konten gewährt hat. Als wir die Mail am Abend des 28. Januar 2022 abschicken, ist klar, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Natürlich können wir uns immer noch entscheiden, nicht zu veröffentlichen, und bei ernsthaften Zweifeln halten wir uns diese Option bis zur letzten Sekunde offen. Aber ab dem Moment, in dem jemand in Zürich unsere Mail öffnet, ist es kein Geheimnis mehr, dass uns Kundendaten zugespielt wurden. Eines aber ist auch klar. Für die Credit Suisse kommt unsere Anfrage zur Unzeit. Zwar hat ein Richter in Virginia über den Fall des von Jeff Niemann vertretenen Credit Suisse Whistleblowers entschieden und die Klage abgeschmettert, aber die Begründung ist spannend. Der Fall des Klägers droht, laufende Diskussionen mit der Credit Suisse mit Blick auf die Identifikation und Beseitigung verbleibender Schweizer Bankkonten von US-Bürgern zu behindern. Das klingt so, als würde bereits eine Strafermittlung laufen, und das würde sich mit dem decken, was wir aus dem US-Senat gehört haben. Im Oktober 2021 hatte die US-Vize-Justizministerin Lisa Monaco gewarnt, dass die USA nun härter gegen Firmen vorgehen werden, die immer wieder mit Fehltritten auffallen. Es hörte sich an wie eine Warnung. Mittlerweile hat uns Niemann auch ein kurzes Statement eines seiner Mandanten zukommen lassen. Dieser beschreibt, wie der Erfolg der Kundenbetreuer an der Menge des von ihnen verwalteten Geldes gemessen werde. Jeder verlorene Kunde bedeutet demnach verlorenes Geld und damit weniger Erfolg. Die Geschäftsleitung schaffe damit Anreize für die Verwaltung nicht deklarierter und fragwürdiger Gelder. Und so gäbe es zwei goldene Regeln. Erstens, schreibe nie etwas auf, das aufzeigen könnte, dass ein Konto nicht den Vorschriften entspricht. Und zweitens, stelle nie eine Frage, auf die du die Antwort nicht wissen willst. Mitte Januar 2022 ist derweil auch noch der Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, Antonio Orta Osorio, zurückgetreten. Er war erst im Frühjahr 2021 gewählt worden. Nun muss er seinen Posten schon wieder räumen. Der Anlass? Der portugiesisch-britische Doppelstaatler hatte sich nicht an die geltenden Corona-Regeln gehalten und eine Quarantäne vorzeitig abgebrochen. Er habe dies unabsichtlich getan, erklärte Orta Osorio. Allerdings wurde wenig später bekannt, dass er sich zuvor erfolglos um eine Ausnahmegenehmigung bemüht hatte. Die Nachrichtenagentur Reuters enthüllte schließlich, dass Orta Osorio ein weiteres Mal Corona-Regularien missachtet hatte, ausgerechnet, um mit dem Firmenjet zum Tennisturnier in Wimbledon zu fliegen. Es ist ein denkbar schlechtes Bild für die Bank. Während ganze Gesellschaften versuchen, durch Einschränkungen der persönlichen und kollektiven Freiheit eine Seuche zu bekämpfen, schwebt der erste Mann der Credit Suisse im Firmenjet über die Probleme der Normalsterblichen hinweg. Zuvor hatte er von seinen Untergebenen noch eine Kultur der persönlichen Verantwortung eingefordert. Schon wenige Minuten nach seinem Rücktritt kursiert in unserem verschlüsselten Chat, über den wir mit unseren Kollegen und Kolleginnen kommunizieren, Orta Osorios Stellungnahme. Ich bedauere, dass einige meiner persönlichen Handlungen zu Schwierigkeiten für die Bank geführt und meine Fähigkeit beeinträchtigt haben, diese nach innen und außen zu vertreten, schreibt er. Ich bin daher zur Auffassung gelangt, dass mein Rücktritt zu diesem Zeitpunkt im Interesse der Bank und ihrer Stakeholder ist. Und die Welle der schlechten Nachrichten für die Bank reißt nicht ab. Am Wochenende, nachdem wir der Bank unsere mehr als 200 Fragen geschickt haben, wird über eine Geschichte international berichtet. Es steht ein Prozess an, in dem die Credit Suisse erstmals selbst als Unternehmen angeklagt ist, nicht wie meistens einzelne Mitarbeiter. Es geht um Drogengeld, das mit Hilfe der Bank gewaschen wurde. 55 Millionen Franken. Mitglieder der bulgarischen Drogenmafia hatten das Geld zwischen 2004 und 2007 bei der Credit Suisse eingezahlt. 43 Millionen sollen die Mafiosi laut Anklageschrift in bar zur Bank gebracht haben. Teils gebrauchte, ungebündelte Scheine, teils sogar gefälschte Noten. Eindeutige Warnzeichen. Die 84 Konten und 8 Schließfächer sollen auf die Namen von Offshore-Firmen gelaufen sein, berichten unsere Schweizer Kollegen von Tamedia. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wenn man die Zitate aus der Klageschrift liest. Eine ebenfalls angeklagte Credit Suisse-Mitarbeiterin soll zu einer Bareinzahlung der Mafiosi von 500.000 Euro notiert haben: Der Kunde hob das Geld in Deutschland und in seinem Herkunftsland ab. Er brachte es in Cash, weil er keine Spuren hinterlassen will. Noch so ein Warnzeichen. Aber es kommt noch besser. Der Hauptverdächtige hatte einen Helfer und auch der soll Kunde bei der Credit Suisse gewesen sein. Nach einem Streit innerhalb der Gang wurde er auf offener Straße in Sofia erschossen. Der Bandenchef blieb weiter Kunde und erhielt kurz nach dem Mord ein Darlehen über mehrere Millionen. Und selbst als die bulgarische Justiz ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz richtete und die Bundesanwaltschaft Informationen über Konten der Bande bei der Credit Suisse einholte, konnten die Mafiosi offenbar noch 21 Millionen aus der Schweiz verschwinden lassen. Die Bundesanwaltschaft der Schweiz wirft der Credit Suisse grobe organisatorische Mängel bei der Geldwäschevermeidung vor. Das erinnert an eine Feststellung, die von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA 2018 mit Bezug auf 3 andere Fälle getroffen worden war. Die Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten innerhalb der Bank sei demnach ein gesamtheitliches Problem, welches die Bereitschaft der Bank zur Geldwäschereibekämpfung maßgeblich betreffe. Oder an das Fazit der FINMA von 2013, wonach die Bank ihre Sorgfaltspflichten in der Geldwäschereiabwehr im Zeitraum bis 2010 wiederholt verletzt hat. Die Bank weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer vergangenheitsbezogenen Angelegenheit. Die Ermittler sehen dies aber offenkundig dezidiert anders. 15 Jahre später bringen sie den Fall vor Gericht und fordern 42 Millionen Franken von der Bank. Ein Grundproblem bei Fällen wie diesem hat der britische Politikwissenschaftler Jason Shoreman in seinem Buch »The Despot's Guide to Wealth Management« – Geldanlagetipps für Despoten – treffend beschrieben. Die Anreize für Schweizer Banker sind ähnlich wie die für Banker in anderen Ländern. Mehr Geschäft für die Bank bedeutet mehr Geld für den Einzelnen. Kundenbetreuer im Privatkundengeschäft erhalten Boni für zusätzliche Kunden, aber selten bis nie für die strikte Anwendung der Know-Your-Customer-Regeln. Und so geht das Geschäft mit dem schmutzigen Geld weiter. In diesen Tagen im Januar 2022 ruft uns plötzlich eine Schweizer Nummer an. Ein PR-Experte ist am Telefon. Er ist ein Spin-Doktor. Gegen genug Geld versucht er, unliebsame Presseberichterstattung über seine Klienten abzuwenden. Mit ihm hatten wir schon einmal zu tun, denn in der Vergangenheit hat er für einen der früheren Chefs der Panama Papers Skandalkanzlei Mossack Fonseca gearbeitet. Diesmal meldet er sich in anderer Sache. Für Gamal Mubarak, den Sohn des früheren ägyptischen Autokraten Hosni Mubarak, sei er tätig. Ihm hätten wir eine E-Mail geschrieben. Jetzt, das wird schnell klar, will der Kommunikationsexperte uns aushorchen, woran wir da genau arbeiten. Ob das wieder eine Rechercheserie sei, ob es nur um seinen Klienten gehe und vor allem, ob das alles etwa auf einem Leak beruhe. So sehr der Mann uns auch ausfragen will, am Ende ist er es, der eine wichtige Information offenbart, nämlich dass mindestens ein Credit Suisse-Konto von Gamal Mubarak bis heute besteht. Wir bedanken uns höflich, dann legen wir auf. Einige Tage später meldet sich eine von den Mubarak-Brüdern beauftragte Anwaltskanzlei und weist darauf hin, dass mehrere Ermittlungen die Rechtmäßigkeit aller Einkommensquellen der Mubaraks bestätigt haben. Die Ermittlungen haben auch keine nicht deklarierten Vermögenswerte oder unbekannte Vermögensquellen einem Mitglied der Familie Mubarak zuordnen können. Es ist eine anstrengende Zeit. Tagsüber arbeiten wir an unseren Texten für die Süddeutsche Zeitung, nachts am Manuskript für dieses Buch. Und zwischendrin, oder eigentlich durchgehend, kommunizieren wir mit dem OCCRP und den vielen Kolleginnen und Kollegen weltweit. Wir schlafen weniger, als wir sollten. Wir essen ungesünder, als uns gut tut. Wir bekommen Augenringe und unsere Nerven werden dünner. Und langsam kommen die ersten Antworten herein. Auch Eduard Seidel kommuniziert wieder mit uns, wenn auch nur über einen deutschen Anwalt. Dieser erklärt, Eduard Seidel verwahre sich entschieden gegen den Vorwurf, er habe Geld von Siemens gestohlen oder Geld erhalten aufgrund korrupter oder krimineller Verhaltensweisen in Nigeria. Seine Frau wiederum sei in die geschäftlichen Aktivitäten ihres Mannes zu keinem Zeitpunkt involviert gewesen. Die Firma Informatics General and Electrics Limited, wo sie Direktorin war, habe zu keinem Zeitpunkt eine geschäftliche Aktivität entfaltet. Eduard Seidel nimmt in seiner Stellungnahme nicht konkret Bezug auf die ihm vorgehaltene Firma und kaum auf die Konten in der Schweiz. Dazu betont er lediglich, dass er seit 1981 nicht mehr in Deutschland wohne, weshalb ihn keine Steuerschwierigkeiten erwarten würden, selbst wenn ihre Unterstellungen zutreffend wären, was nicht der Fall ist. Grundsätzlich fokussiert sich die Antwort darauf, dass die Siemens-Affäre nun schon viele Jahre her und der Fall gerichtlich erledigt sei und Seidel sich mit Siemens geeinigt habe. Er habe seine Strafe bekommen und verbüßt. Daher, so sein Anwalt, gebe es keinen Grund, weshalb wir unsere in weiten Teilen unzutreffenden Darstellungen veröffentlichen sollten, zumal uns keinerlei neue Informationen vorlägen. Naturgemäß sehen wir das anders. Und ein Schweizer Konto mit 54 Millionen Franken, von dem nach deren Aussagen damals weder Staatsanwaltschaft noch Siemens wussten und ebenso wenig von den weiteren Konten und den beiden Firmen, erscheint uns tatsächlich einen sehr hohen Neuigkeitswert zu haben. Die britische Anwaltskanzlei eines Mannes aus dem Nahen Osten schreibt uns derweil, dass sie bereits Ermittlungen eingeleitet habe, um zu prüfen, wie wir an die Informationen über die Konten ihres Mandanten gelangt sind. Indes meldet sich ein Sprecher der Credit Suisse. Er bittet angesichts der Vielzahl von Fragen um Nachsicht. Die Bank brauche mehr Zeit. Wir geben ihr mehr Zeit. Auch wenn die Credit Suisse eigentlich sämtliche Informationen über eigene Kunden leicht greifbar haben sollte und angesichts ihrer rund 50.000 Mitarbeiter auch in der Lage sein sollte, die Fragen zu beantworten. Erst recht Fragen nach den Standorten ihrer Auslandsfilialen, die sie offenbar nicht beantworten möchte. Aber sei es drum. Während wir auf die Antwort warten, meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Credit Suisse sich aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft in etlichen afrikanischen Ländern zurückziehe. Gegenüber dem Handelsblatt bestätigt die Bank, sich aus 9 Märkten zurückzuziehen, vor allem in Afrika südlich der Sahara. Wenige Stunden später, am 4. Februar 2022, 17.36 Uhr, ist die Antwort auf unsere Fragen endlich da. Und sie ist denkbar kurz, gerade einmal 3 Absätze lang, siehe hierzu Seite 275 in der Buchausgabe. Die Credit Suisse erklärt, die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen einzuhalten. In den vergangenen Jahren habe die Bank eine Reihe bedeutender Maßnahmen in Einklang mit Finanzreformen in der Schweiz umgesetzt. Man habe im Bereich Compliance und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität investiert. Die Bank habe allerdings eine strikte Vertraulichkeits- und Sorgfaltspflicht und könne deswegen zu Kundinnen und Kunden nicht Stellung nehmen. Eine detaillierte öffentliche Widerlegung der Anschuldigungen ist daher nicht möglich. Wir können aber bestätigen, dass wir sie angemessen erfasst und, wenn nötig, überprüft haben. Ein Satz in der Stellungnahme hat es besonders in sich. Hinter den medialen Behauptungen steckt offensichtlich eine konzertierte Aktion mit der Absicht, den Schweizer Finanzplatz, der sich seit der globalen Finanzkrise grundlegend gewandelt hat, in Verruf zu bringen. Einige Tage später präsentiert die Credit Suisse in einer Telefonkonferenz mit Investoren und Journalisten ihre Vierteljahreszahlen, und sie sind desaströs. So macht die Bank 2021 mehr als 1,5 Milliarden Franken Verlust. Vom Schreckensjahr 2021, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Der Finanzblog Inside Paradeplatz unkt gar, die Credit Suisse ist ein torkelnder Riese, und fügt düster hinzu, einer, der die Schweiz mitreißen könnte. Längst ist es Februar. Wir schauen ein letztes Mal in unseren digitalen Secure-Drop-Briefkasten. Immer noch treibt uns die Hoffnung, dass Soporific Data unsere Nachrichten erhalten hat. Aber auch diesmal haben wir kein Glück. Doch ihren Wunsch hat die Quelle ja schon vor Monaten formuliert. Die Welt soll von dem Treiben bei der Credit Suisse erfahren. Und so drücken wir am Sonntag, dem 20. Februar 2022, auf Publizieren. Die Druckmaschinen laufen an. Um Punkt 18 Uhr sind die ersten Artikel im Internet zu lesen. Die Swiss Secrets sind live und die Schweizer Geheimnisse enthüllt. Rechtliche Anmerkungen. Wir haben jene Männer und Frauen, denen wir in diesem Buch einen Vorwurf machen oder Geschehnisse derart wiedergeben, sodass die Erzählung als Vorwurf oder Verdacht verstanden werden könnte, mehrere Wochen vor Veröffentlichung die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Sofern wir rechtzeitig bis Redaktionsschluss dieses Buches eine Antwort bekommen haben, haben wir die relevanten Aussagen im Text wiedergegeben. Wenn die Betroffenen für eine Anfrage nicht erreichbar waren, wenn wir keine Antwort bekommen haben, wenn es sich lediglich um eine Klageandrohung handelte oder wenn wir aus dem Schreiben ausdrücklich nicht zitieren dürfen, haben wir diese Antworten nicht immer ausdrücklich erwähnt. Die Credit Suisse hat auf unsere ausführliche Anfrage am 4. Februar 2022 mit folgendem Statement geantwortet. Als ein führendes Finanzinstitut mit globalen Aktivitäten ist sich die Credit Suisse sehr bewusst, dass sie gegenüber ihren Kundinnen und Kunden und dem gesamten Finanzsystem in der Verantwortung steht, höchste Verhaltensstandards einzuhalten. Die Credit Suisse hält bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen ein. In den letzten Jahren hat die Bank eine Reihe bedeutender Maßnahmen in Einklang mit Finanzreformen in der Schweiz umgesetzt, einschließlich umfassender Investitionen speziell im Bereich Compliance und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die Credit Suisse stärkt auch weiterhin über alle Bereiche hinweg ihr Risikomanagement und ihre Kontrollsysteme. Hinter den medialen Behauptungen steckt offensichtlich eine konzertierte Aktion mit der Absicht, den Schweizer Finanzplatz, der sich seit der globalen Finanzkrise grundlegend gewandelt hat, in Verruf zu bringen. Dabei wird insbesondere auch die Credit Suisse mit einer Flut von Unterstellungen angegriffen. Wie alle Banken hat die Credit Suisse eine strikte Vertraulichkeits- und Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kundinnen und Kunden. Und wir können zu Behauptungen bezüglich Einzelpersonen, ob Kunden oder nicht, keine Stellung nehmen. Eine detaillierte öffentliche Widerlegung der Anschuldigungen ist daher nicht möglich. Wir können aber bestätigen, dass wir sie angemessen erfasst und, wenn nötig, überprüft haben. Darüber hinaus schickte die Credit Suisse noch allgemeine Stichpunkte zu den Themen Steuerhinterziehung, Geldwäschebekämpfung, AML und Risikomanagement. Steuerkonformität. Die Credit Suisse verfolgt eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Steuerhinterziehung und verpflichtet sich zur Einhaltung der weltweiten Bemühungen um Steuertransparenz, einschließlich des Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, und des Common Reporting Standard, CRS. Interne Weisungen und Verhaltensregeln verbieten es den Mitarbeitenden der Credit Suisse strikt, Kunden oder andere Dritte bei der Steuerhinterziehung oder bei der Umgehung von Steuermelderegelungen wie FATCA und CRS zu unterstützen. Die Credit Suisse möchte nur mit Kunden zu tun haben, die steuerkonform sind. In den letzten 10 Jahren hat die Bank zahlreiche Programme zur Einhaltung von Steuervorschriften für Kunden in verschiedenen Ländern Europas, Asiens, des Nahen Ostens und Südamerikas eingeführt. Die Credit Suisse hat daher die Geschäftsbeziehungen mit Kunden, die nicht an unseren Kundensteuerprogrammen teilgenommen haben, eingestellt. Darüber hinaus hat die Bank ein robustes Rahmenwerk für die Kundenbesteuerung geschaffen, um das Risiko der Steuerhinterziehung durch Kunden zu kontrollieren. Zusätzlich zu unserem starken Engagement für die FATCA und CRS-Berichterstattung müssen Vermögensplanungsstrukturen wie Trusts als Voraussetzung für die Kontoeröffnung eine Bescheinigung über die Einhaltung der Steuervorschriften vorlegen. Geldwäscheprävention. Die Credit Suisse verfügt über strenge Kontrollmechanismen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Diese Kontrollen sollen verhindern, dass die Credit Suisse und ihre Kunden dem Risiko spezifischer und systematischer Geldwäscherei ausgesetzt werden. Wenn wir Beziehungen feststellen, die für solche Zwecke oder andere illegale Aktivitäten genutzt werden könnten, ergreifen wir sofortige und entschlossene Maßnahmen, die eine Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden und eine Einschränkung der Aktivitäten bis hin zur Kündigung im Einklang mit den jeweiligen regulatorischen Anforderungen beinhalten. Bei Konten privater Unternehmen, bei denen der Kontoinhaber nicht der wirtschaftliche Eigentümer der Vermögenswerte ist, zum Beispiel Strukturen, müssen vorbehaltlich der geltenden Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche Nachweise über die Identität dritter wirtschaftlicher Eigentümer erbracht werden, die Anteile an einem solchen Konto halten, die über den aufsichtsrechtlichen Mindestschwellen liegen. Risikomanagement. Im November 2021 gab die Credit Suisse ihre Gruppenstrategie bekannt, die das Risikomanagement in den Mittelpunkt der Bank stellt. Im Jahr 2021 schlossen wir eine umfassende Risikoprüfung in der gesamten Bank ab, wobei wir die Risikobereitschaft sowohl auf Gruppen- als auch auf Divisionsebene neu abstimmten und die Führung und Aufsicht des Risikomanagements auf Vorstandsebene stärkten. Die folgenden Initiativen wurden bereits abgeschlossen oder sind im Gange. Grundlegende Überprüfung der Risiken, bei der untersucht wird, wie die Risiken in der gesamten Unternehmensgruppe bewertet, gesteuert und kontrolliert werden. Klare Definition von Rollen, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in allen Divisionen, da die Credit Suisse die Anfang des Jahres eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen weiter umsetzt. 2021. Entwicklung von Instrumenten und Prozessen zur Verbesserung der Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung der Geschäftsbereiche als erste Verteidigungslinie für Risiken und Kontrollen. Überarbeitung des Vergütungsprozesses und der Vergütungsstruktur unter Einbeziehung von risikosensitiven Leistungen und nicht finanziellen Zielen in die verbesserten Leistungsscorecards. Förderung einer Kultur, die die Bedeutung der persönlichen Rechenschaftspflicht und Verantwortung stärkt. Als Teil der Ergebnisse der strategischen Überprüfung wird sich die Bank weiterhin auf die Risikokultur konzentrieren und das Risikomanagement in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, wobei sie in Daten, Infrastruktur, Berichterstattungsmöglichkeiten und Compliance investiert. Dank. Dieses Buch wäre nicht möglich gewesen ohne die Hilfe und Unterstützung vieler Menschen. Zuallererst möchten wir uns bei unserer Quelle bedanken, die vermutlich ihre Zukunft riskiert hat, indem er oder sie uns Informationen zu tausenden Credit Suisse-Konten zugespielt hat. Ohne diesen mutigen Menschen wären die Swiss Secrets-Recherchen nicht möglich gewesen. Wir können dafür nicht genug danken. Wir möchten der Süddeutschen Zeitung danken, die seit vielen Jahren unsere Recherchen, von den Panama Papers über die Paradise Papers bis hin zur Ibiza-Affäre, unterstützt und gefördert hat. Ohne eine so großartige Redaktion wie die unsere wären diese Recherchen nicht möglich. Unser Dank gilt der Chefredaktion um Wolfgang Krach und Judith Wittwer, die uns von Beginn an zur Seite standen, unseren großartigen Kolleginnen und Kollegen Thomas Balbierer, Sophia Baumann, Nina Bovensiepen, Jörg Buschmann, Felix Ebert, Max Ferstl, Elisabeth Gamperl, Emilia Garbsch, Thomas Gröbner, Sandra Hartung, Chris Helten, Felix Hunger, Wolfgang Jaschenski, Florian Keindl, Markus Kerle, Johannes Korsche, Daniel Leder, Vincent Vitus Leitgeb, Caroline Lenk, Astrid Müller, Sören Müller-Hansen, Stefanie Projin, Ulrich Schäfer, Jörg Schmidt, Britta Schönhütel, Sarah Scholz, Laura Terberl, Christian Tönsmann, Sarah Unterhitzenberger, Susanne Wenk sowie dem fantastischen Ralf The Hurricane Wiegand, der mal wieder auf sehr viel Schlaf verzichtet hat, um an den Zeitungstexten zu den Swiss Secrets zu feilen. Ein besonderer Dank gilt unserem juristischen Team um Stefanie Nabrotzki und Joris Großgerge für den juristischen Beistand, die Geduld und unzählige wichtige Hinweise. Ganz besonders möchten wir uns bei jenem jungen und talentierten Programmierer bedanken, der uns geholfen hat, die Daten aufzuarbeiten. Um ihn vor negativen Konsequenzen zu schützen, sind wir mit ihm übereingekommen, seinen Namen nicht öffentlich zu machen. Umso mehr gilt ihm unser Dank. We owe you. Wir möchten auch dem großen internationalen Team danken, das aus dieser Recherche so viel mehr herausgeholt hat, als wir es je allein gekonnt hätten. Ein ganz besonderer Dank gilt dem Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, für das Vertrauen und die unermüdliche Unterstützung. Insbesondere dem Projektleiter Antonio Baquero. Mit dir zu arbeiten war nicht nur fachlich, sondern ganz allgemein ein Riesenspaß, auch wenn wir dir irgendwann zeigen müssen, dass man auf Signal nicht für jeden Satz eine neue Nachricht schicken muss. Paul Radu, wie du bei dem unglaublichen Druck so ruhig bleiben kannst, und Drew Sullivan, der du wie kein anderer ein Team aus aller Welt zusammenhältst, inspirierst und antreibst. Insbesondere noch, stellvertretend für all die anderen, seien Tom Stocks, Jan Strotzig und Friedrich Pudo Lindenberg genannt. Danke für eure Geduld. Wie schon bei den Panama Papers, den Paradise Papers und unzähligen anderen Projekten haben wir auch bei den Swiss Secrets zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk recherchiert. Danke Christine Adelhardt, Massimo Bonjani, Lena Gürtler, Lisa Hagen, Johannes Jolmes, Volkmar Kabisch, Antonius Kempmann, Elena Kuch, Benedikt Strunz, Julia Wackett, Monika Wagner und Stefan Welz für die, wie immer, fantastische Zusammenarbeit. Wir danken unseren zahlreichen Recherchepartnern. Viele Medien und insgesamt über 150 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt waren an den Recherchen beteiligt. Ihre Arbeit floss auch in das Buch ein, das dieser Hörbuchausgabe zugrunde liegt. Eine ausführliche Auflistung aller Recherchepartner finden Sie in der Buchausgabe. Wir möchten an dieser Stelle auch unsere Schweizer Kollegen vom Tamedia Recherche Desk herzlich grüßen. Wir wissen, wie gern ihr an den Swiss Secrets mitgewirkt hättet und dass es aufgrund der Rechtslage nicht möglich war. Umso mehr freuen wir uns auf neue gemeinsame Projekte in der Zukunft. Dieses Buch basiert auf einer Vielzahl von Quellen, auf dutzenden Gesprächen mit Experten, Politikerinnen, Bankern und Journalisten. Stellvertretend seien an dieser Stelle Mark Peet, der US-Anwalt Jeffrey Nieman, die Whistleblower Rudolf Elmer und Bradley Birkenfeld, der ehemalige Bundesanwalt Lienhard Ochsner, die frühere Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer und ihr Kollege Luciano Ferrari, Compliance-Expertin Monika Roth, für die vielen Männer und Frauen erwähnt, die vertraulich mit uns gesprochen haben und denen wir daher Anonymität zugesichert haben. In dieses Buch flossen auch Informationen etlicher Buchautoren ein. Ihnen allen sei an dieser Stelle gedankt. Der Historiker Jonathan Steinberg hat mit Why Switzerland ein detailreiches Porträt eines Landes voller Widersprüche geschrieben. Nicholas Shackson widmet der Steueroase Schweiz in seinem Standardwerk Schatzinseln ein ganzes Kapitel, der profitable Mantel der Neutralität. Zu empfehlen sind auch die Bücher von Stefan Tobler, Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis, und Robert U. Vogler, Swiss Banking Secrecy, Origins, Significance, Myth. Über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und Umgang mit Vermögen von Juden schreibt Tom Bauer, Das Gold der Juden, die Schweiz und die verschwundenen Nazi-Milliarden. Empfehlenswert ist auch das Buch Skandal chez Credit Suisse von Yves Genier. Den Umgang der Schweiz mit Potentatengeldern hat Balz Bruppacher in Die Schatzkammer der Diktatoren eindrücklich beleuchtet. Und zum deutsch-schweizerischen Steuerstreit liegt das Buch Steuern, der große Bluff von Norbert Walter Borjans vor. Dem Verlag Kiepenheuer und Witsch danken wir, dass er dieses juristisch heikle Buch herausbringt. Danke für das Vertrauen. Wie schon bei Panama Papers und der Ibiza-Affäre hat der großartige Rechtsanwalt Sven Krüger dieses Projekt juristisch begleitet und eine Menge Geduld gezeigt. Noch größerer Dank gilt selbstverständlich unserem Lektor, der sich unzählige Tage und Nächte für dieses Buch um die Ohren geschlagen hat. In den Ferien. Schon wieder. Und immer mit bester Laune. Tausend Dank, lieber Lektor. Auch für die Päckchen mit Kaffee und Schokolade. Unseren Familien danken wir für die Geduld und das Verständnis. Auch dafür lieben wir euch. Sie hörten Schweizer Geheimnisse. wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerälen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben, mit Hilfe der Politik. Von Hannes Munzinger, Frederik Obermeier und Bastian Obermeier, gelesen von Tim Gößler. Ein Hörbuch des Argon Verlags.